und ein herzliches Willkommen zum Review-Podcast des Wrestling Grand Prix der WXW. 7 Shows, viele Matches und viel zu wenig Kurzzeitgedächtnis. Gott sei Dank muss ich da nicht ganz allein durch. Schön, dass du dabei bist. Guten Abend, Julian. Hallöchen, David. Ja, wir waren zusammen da. Wir haben ein ähnliches Kurzzeitgedächtnis, aber zum Glück viele Notizen. Ja, gute Showberichte auch, auf die man sich hier noch gewinnen kann. Dank. Hervorragend geschrieben vom lieben Claudio. Grüße gehen raus. Ja, auf die ich mich selbstverständlich auch noch ein bisschen beziehen werde. Und ich glaube, dass da die Erinnerung auch zurückkehren wird. Aber man muss sagen, aufgrund aktueller Ereignisse können wir uns natürlich nicht nur dem Grand Prix-Wochenende widmen. Denn ich glaube, jeder, der es mit der WXW hält oder ja nicht nur in der WWE-Bubble ist, sage ich mal, wie wir es mitbekommen haben, der ja zumindest bis zum Wochenende amtierende European Champion Marius Al-Ani, ja, also WXW arbeitet nicht mehr mit ihm zusammen. Ein Video auf TikTok ist aufgetaucht, auf der er in einem Bundeswehr-Pullover mit, ich glaube, einer US-amerikanischen Army-Jacke drüber und dem Lied Erika, ich glaube, so heißt es, ein Lied, das aus dem Zweiten Weltkrieg oder von der Wehrmacht recht bekannt ist. Im Hintergrund lief das auf jeden Fall. Das wurde auf TikTok hochgeladen, hat dann über Reddit, glaube ich, tatsächlich Bahnen gezogen. Wer hätte gedacht, dass Reddit mal für sowas verantwortlich ist, aber gut. Ich glaube, da ging es dann auf dem Squared Circle Subreddit, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Zog das seine Bahn. Kurze Zeit später war die Zusammenarbeit auf jeden Fall beendet. Inzwischen haben mindestens die Catch Factory und die GAW auch die Zusammenarbeit mit Al-Ani beendet. Wenn es noch weitere Ligen gibt, habe ich es zumindest noch nicht mitbekommen. Die GWP hat zumindest auch sein Match gecancelt, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, da hat aber ja auch der... Auch sein Gegner konnte nicht antreten. Genau, sein Gegner konnte nicht antreten. Und da stand, dass er nicht da ist, stand in dem Statement. Ja, okay. Also da hat man jetzt nicht gesagt, dass man nicht zusammenarbeiten wird. Ich fand die Catch Factory... Und die WXW haben extra ein Statement rausgebracht. Bei der GAW habe ich nachgeschaut. Die haben quasi ihre News damit eröffnet. Aber die große Neuigkeit war dann eher, dass sie mit Fast-Time-Mude bereits einen Ersatz haben. Und dann haben sie die Matchcard halt drunter gepostet. Aber auch das las sich so, als würde Al-Ani dort keinen Fuß mehr in die Tür bekommen. Kurz zusammengefasst. Ich versuche das Ganze ohne meine eigene Wertung da reinzubringen. Also das Video habe ich ja schon grundsätzlich zusammengefasst. Es zog dann seine Kreise. Al-Ani hat dann, ich glaube, über Instagram sein Statement hochgeladen. Zumindest habe ich es da gesehen. Vielleicht war es auch noch auf anderen Plattformen. Ich meine, dass er auf TikTok auch noch ein Video geteilt hat. Das habe ich mir jetzt aber nicht nochmal im Detail angeguckt. Hat dabei die WXW kritisiert, weil die ihm wohl zugesagt hatte, nochmal mit ihm in Austausch zu treten, was seiner Aussage nach nicht passiert ist. Hat auch in einem anderen Podcast die WXW als woke bezeichnet, sich selber in dem Statement als Künstler bezeichnet, der Grenzen austesten wollte, um diese eventuell neu festzusetzen. So ein Grenzen von Testen ist immer ein bisschen schwierig. Gut, das ist vielleicht schon Meinung. Wollte dabei viral gehen, sagte dann auch, dass das Video satirisch zu sehen ist, sagt im gleichen Statement aber auch, dass er die Meinung vertritt, sich stark für das Land machen zu müssen, gerade in heutigen Zeiten, denn die Politik sei so weit links, dass wir schon wieder rechts stehen. Das ist ein Zitat, das ich nicht hundertprozentig verstanden habe, und bezeichnete seine Kritiker als indoktriniert. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen unfair, dir den Ball rüberzuschieben. Deswegen fange ich jetzt einfach mal ganz kurz an. Egal, was man jetzt davon hält, er hat sich auf jeden Fall gegen seine Bezeichnung als Nazi und so weiter gewehrt, hat sich dabei auch darauf bezogen, dass er selber viel Rassismus erfahren hat, weil sein Vater Araber ist, dass er im Osten aufgewachsen ist, selber immer gegen Rassismus ankämpfen musste und so weiter und so fort. Aber wir haben ja hier einen Podcast, der primär über die WXW irgendwie quatscht. Eine Liga, die bei jeder Show ein Video einspielt, Wrestling is for everyone, die regenbogenfarbene Fahnen und Plakate und so weiter hat. Egal wie man jetzt dazu steht, die kann sich ja gar nicht erlauben, mit jemandem, der so ein Video hochlädt, noch weiter zusammenzuarbeiten. Und man muss ja auch sagen, das Statement, also es war ja sehr viel Widerspruch darin. So. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Würde ich soweit mitgehen. Das Statement wirkte sehr durcheinander. Er hat sich da in super vielen Teilen immer widersprochen. Und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber irgendwann habe ich da auch den Empfang ausgeknipst quasi. Das nicht weiter verfolgt, was er postet. Aber er postet wohl weiter irgendwelche Essensvideos von guten deutschen traditionellen Essen. Also, ja, ich finde das Thema super schwierig. Klar sind wahrscheinlich die einzelnen Sachen, was er in diesem ursprünglichen TikTok gemacht hat, nicht illegal, nicht verboten, nicht strafbar. Strafrechtlich ist davon jetzt nichts. Also auch Erika, dadurch, dass da ja, also in dem ganzen Text geht es ja, das Lied gibt es ja auch schon viel länger als im Nationalsozialismus. Genau. Also das ist ja schon viel, viel älter. Aber es ist natürlich dafür genutzt worden und ich sag mal, ne, das Outfit ist eindeutig, der ganze andere Krempel, was er da abgezogen hat, ist eindeutig und in Kombination ist das natürlich ein Bild, was ja super doof aussieht und auch ein Bild, was die WXW sich nicht erlauben kann. Du hast es angesprochen, die Message, die WXW jedes Mal bei jeder Show erzählt, da steht immer, ob es jetzt Dan ist oder Tommy oder wer auch immer da im Ring steht, Ringsprecher macht, sagt immer, Hass, Rassismus, Hetze und irgendwelche Anfeindungen sind hier nicht erwünscht. Man sieht überall Regenbogenfarben, es ist Wrestling is for everyone, ist die Message. Und ja, die Message von Alani spricht eine ganz andere Sprache, deswegen konnte sich die WXW da auch nichts anderes erlauben, als eben diesen Schritt zu gehen. Ganz einfach. Ja. Wäre das Statement vor der Entscheidung der WXW gekommen, wären die Entscheidungen noch leichter gefallen. Ja. Ist natürlich die Frage, ob das Statement vielleicht anders ausgefallen wäre. Also er sagt ja auch in diesem Statement, dass die WXW eben keine Chance gegeben hat, das Statement erst zu bringen und dann nochmal zu bringen. Genau, die Frage ist halt, wäre die Opferrolle, in die er sich ja doch ein Stück weit begeben hat, dann so groß gewesen in diesem Statement, weil es war ja wirklich 20 Minuten, ich habe nichts gemacht. so, und ich sag mal, ich will ihm da gar nichts unterstellen. Vielleicht war es einfach dumm, aber dann war es halt wirklich sehr dumm. Weil das, wenn ich offiziell mit einer Deutschlandfahne, auf der ich mir rumhaue, mit dem Lied Erika in einem Video posiere, muss mir eigentlich relativ klar sein, was das für eine Message ist, die ich damit halt rausbringe. Und wenn ich halt einerseits sage, ich habe hier nichts falsch gemacht, das hat alles nichts zu sagen und sage im nächsten Satz, ich bin eine Kunstfigur, die hier provozieren wollte, weiß ich halt auch nicht genau, was davon jetzt stimmen soll. So, das finde ich dann halt auch relativ schwierig. So, er hätte sich irgendwie auf eine der beiden Versionen vielleicht vorher mit sich selbst einigen sollen. So wirkt es dann halt ein bisschen fragwürdig. Aber wie gesagt, keiner steckt ihm drin, keiner weiß so hundertprozentig, was da seine Message mit sein sollte. Aber im besten Fall war es einfach eine saudumme Sache, wo er halt überhaupt nicht drüber nachgedacht hat. Ja, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Und wie gesagt, die Konsequenz, die WXW dafür gezogen oder daraus gezogen hat und die Konsequenz, die ja auch mindestens zwei weitere Ligen aktiv gezogen haben, absolut nachvollziehbar. Und ja, wie gesagt, von Seiten der WXW ist auch durch die ganzen anderen Messages gar nichts anderes drin gewesen. Deswegen. Ja, genau, schade das um die Titel. Ja, klar, bin ich mal gespannt. Ich meine, es wäre jetzt auch noch eine Feder offen gewesen. Weiß ich selber noch nicht hundertprozentig, wie wir das jetzt besprechen. Aber werden wir auf jeden Fall auch noch im Laufe des König der Catcher-Turniers drauf zu sprechen kommen, in dem Al-Ani ja drin war. Also wird auf jeden Fall nochmal Thema sein. Ich denke aber zu der Thematik dann erstmal genug gesagt. Wenn ihr dazu noch Kommentare habt, denkt gerne vorher nach, wie ihr sie formuliert, damit wir dann nicht irgendwie selber auch anfangen müssen. Ne? Keine Art Spaß daran, irgendwie auf einmal anfangen zu müssen, Kommentare zu moderieren, sage ich mal. Also ihr könnt schon sagen, was ihr wollt, aber schaut einfach ein bisschen auf eure Wortwahl. Dann kommen wir auch gerne in eine Diskussion, auch in den kommenden Podcasts rein. Das ist überhaupt kein Problem. So viel dazu. Ich würde sagen, Julian, wir springen einfach mal zum Inner Circle. Und aufgrund der Tatsache, dass wir 7 Shows hatten an diesem Wochenende, würde ich das, glaube ich, versuchen, relativ kurz zu halten. Bitte. Du kannst ja einfach mir reinspringen ins Wort, wenn ich irgendwo zu schnell bin. Also, wir haben angefangen mit den Guyash Brothers gegen M4 und One Called Man. Das ist ein sehr abenteuerliches Paar. Ich habe eigentlich gedacht, dass Thomas Shire mit rauskommt, aber gut, es war dann M4, der auch den Pinfall einstecken musste. In der Hinsicht natürlich relativ sinnvoll. Guyash Brothers, ein Team aus dem Tag Team Tournament, denen den Sieg zu geben und nicht gegen Shire und Mann, das war ja dann eine relativ logische Sache. Genau. Dann Becca gegen Raker und Lil Mars. Ja, vielleicht können wir jetzt schon einmal schnell über Lil Mars sprechen. Sie war ja angekündigt. Das ist halt so einer der Namen, wo man dann auch schon hinterfragen kann. Das war ja auch bei uns am Wochenende Thema, aber ja auch, glaube ich, schon im Podcast. Wo ist der Mehrwert Lil Mars? Also die war jetzt nicht schlecht, gar nichts gegen Lil Mars. Aber hat sie dem Wochenende wirklich einen Mehrwert gegeben? Dadurch, dass sie der geneigte Festival-Zuschauer beziehungsweise der Zuschauer, der gar nicht in der Halle war, sondern Restreams geguckt hat, vermutlich gar nicht gesehen hat. Sie war es bei Inner Circle und ich glaube am dritten Tag bei der, nee, zweiten Tag bei der, ich bin gar nicht sicher, bei einer Show war sie auf jeden Fall noch in der Pre-Show. Ich glaube, sie sollte ja dann nochmal und dann war ihr Flieger genau, weg oder so. Genau, das war die Info, die wir dann wohl untereinander irgendwann hatten. Ja. Sie hätte wohl am vierten Tag, so rum war es noch ein Match haben sollen. Hat sich aber nicht ergeben irgendwie, weil der Flieger früher weg war. Ja, die groß anzukündigen und dann kaum zu sehen, ist super schade. Extra eingeflogen aus Australien wahrscheinlich. Und warum ist sie dann nicht bei Femme Fatale oder so? Also ja. Das ist halt auch dieselbe Frage, die ich mir auch bei Postgame gestellt habe. Genauso groß angekündigt. Die haben ja auch in den Matches, in die drin waren. Die waren auch unterhaltsam. Die waren super, ne? Unterhaltsam. Ich fand die auch im Ring klasse. Also die haben echt Spaß gemacht. Und das stimmt. Ja, auch nur so in 2-3 Matches drumherum. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen sehr schade. Ja, ja, genau. Hat die auch gegen Becca, von der du großer Fan warst an dem Wochenende, und Raker gekämpft. Mars musste ja auch den Pinfall einstecken gegen Becca. Ja, du kannst ja mal kurz erwähnen, was du und ja, Lisa schreibt sie auch gerade in den Chat, was ihr beide an Becca so toll fandet, damit ihr die Zuschauer ein bisschen mitnehmen könnt. Also ich glaube, an dem Tag waren wir alle noch sehr verwirrt, weil wir noch nicht so viel. Ich glaube, wir haben sie schon mal gesehen, kann das sein? Ja, also die war schon öfter da. Die war Teil der Y2Cuties zumindest. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ich glaube, mit diesem, ich sag mal, Popstar-Gimmick war sie jetzt das erste Mal da oder habe ich das damals einfach gar nicht mitbekommen? Nee, ich meine auch, dass das erste Mal war. Ja. Also hätte ich jetzt zumindest sonst auch nicht im Kopf. Genau. Nee, also beim Inner Circle war ich da auch noch so ein bisschen verwirrt, was da jetzt abgeht, weil ich damit jetzt nicht gerechnet habe. Aber so übers Wochenende ist mir die irgendwie schon so ins Herz gewachsen und die macht auch echt Spaß, die entertaint. Spielt so ein bisschen Popstar, hat auf Spotify auch einige Songs, die jetzt natürlich, die werden jetzt keine Platz 1 Songs in den Charts werden, das sicher nicht. Aber sie steht dahinter, führt dieses Gimmick gut durch und im Ring ist sie halt auch solide bis gut. Deswegen, die macht sehr viel Spaß. Und nach dem Inner Circle, beziehungsweise bei der ersten Show, wo sie dann im Festival stand, waren wir auch ja auf ihrer Seite, standen vor hinter ihr, hätten ihr auch geholfen, wenn es sein muss. Ja, ihr beide auf jeden Fall die größten Edelfans. Ihr seid jetzt ja auch in der ewigen Instagram-Historie von ihr verewigt. Also wer da mal reinschauen will, die beiden gehen richtig ab. Also einfach mal bei Instagram nach, ich weiß gar nicht, Becca Forever. Becca Forever. Einfach mal schauen, da hat sie ja, genau unten gibt es ja dann diese ganzen Stories, die man da aneinanderfügen kann. Ich bin nicht so drin im Social Media Game, aber genau, da gibt es dann irgendwas Highlights oder so und da sieht man, wie die beiden da mit viben zu ihrem selbst eingerappten Song. Ja, das zog sich auch ein bisschen durchs Wochenende. Sie hatte ein paar Auftritte, hatte sie zumindest. Kommen wir später, sicherlich. Der Name wird nochmal auftauchen. So, schon viel zu lange gelabert, deswegen gehen wir weiter. LeBron Cazzon, ein Teilnehmer von König der Catcher gegen Griffin McCoy. Ich war sehr beeindruckt von LeBron Cazzon. Das war ja wirklich ein, no offense, einfach nur positiv gemeint, ein Urviech. Also, Wahnsinn, der hat ja wirklich einen Körper für zwei. Also hat auch Spaß gemacht. Super agil im Ring. Ja, wollte ich gerade sagen. Hat echt Spaß gemacht, den im Wochenende sich anzugucken. Mhm. Ich würde aber vorschlagen, da können wir später noch bei König der Catcher drüber reden, weil ich, ne, mit Blick auf die Uhr, wirklich, wir haben noch 3 Turniere und so, deswegen. LeBron Cazzon ist ein Name, der nochmal auftaucht. Griffin McCoy, ich freue mich immer, wenn er da ist. Ich finde den sehr, also durchaus unterhaltsam so. Auch wenn ich dieses Top-Guy-Time-Gimmick nicht so geil fand. Aber immer ganz witzig, wenn er da ist. Dann auch die Frage, was haben die da für einen Deal? Ist er dann einfach auch zum Training da und wird ein bisschen eingesetzt? Oder, ne? Ist halt immer so die Frage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür, Also, dass sie den halt extra einfliegen, damit der irgendwie so zwei Comedy-Matches worked. Vielleicht auch sowieso schon durch andere Shows in der Gegend gewesen. Das oder so. Ist ja sowieso immer eine Möglichkeit. Aber könnte natürlich auch sein, dass der ein bisschen in der Pro-Class mit trainiert. Auch möglich. Ja, die Wrestling Academy ist ja eine sehr renommierte Schule tatsächlich. Ja, Violence is Forever gegen Aeron und Con Kelly. Ja, Violence is Forever hat das Match gewonnen. Auch hier nochmal ein Sieg. Die beiden haben auch viel geworkt übers Wochenende, muss man auch sagen, ne? Für ein Flying Team. Ich glaube, bei jeder Show waren sie dabei, ne? Ja, ich so. Gefühlt waren die wirklich bei fast jeder Show am Start. Ja, also die hatten Bock. Zumindest an jedem Tag. Ja. Lawrence Roman gegen den Kotsch-Connoisseur Dieter Schwarz gewonnen. Hyperactive, die auch sehr viel Spaß gemacht haben über das Wochenende, haben gegen Postgame gewonnen. Mike Walker und Vinny Zalotta, die in einem anderen Match noch mehr glänzen konnten im Laufe des Wochenendes. Ja. Aber dazu auch später mehr. Auch zu Hyperactive gibt es noch einiges. Elia Blum hat gegen Soltan gewonnen. Auch da haben wir den Edelfan mit dabei gehabt. Grüße gehen raus. Und Adam Priest hat fair und square gegen Robert Dreisker gewonnen. Hat dann sogar noch dem Referee sein aus der Tasche gefallenes Empfangsgerät wiedergegeben. Ja, das fand ich sehr nett vom Adam Priest. Ja, ist ein sehr rücksichtsvoller Mann. Ja, also das hat er auf gar keinen Fall aus der Tasche geklaut, um Robert Dreisker damit eine reinzuhauen. Das wird das ein behauptet. Adam Priest niemals. Niemals. Machen. Der ist einfach so eine ehrliche Haut. Der Dirty White Boy, so ein netter Kerl, wirklich. Ist extra nochmal Backstage gegangen, hat zwei Shirts geholt. Die ich dann gekauft habe. Ja, weil er so loswerden wollte. Ja, aber das vielleicht auch. So ist es. Ja, wir springen zur Extreme Wrestling Party. Denn wie gesagt, die Turniere würde ich abseits davon behalten und behandeln und die großen Matches. Extreme Wrestling Party, ja, ich sag's direkt vorweg, wir hatten viele Matches, die hätten auch auf einer Wheel of Wrestling Card stehen können. Bis auf die letzten drei Matches eigentlich, und wir hatten 8 Matches, fand ich dann schon ein bisschen schade, aber der Reihe nach. Violence is Forever, wir haben es gerade schon gesagt, an jedem Tag aktiv gegen Hyperactive gewonnen. Ja, war ein super Match, fand ich. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, sich das anzugucken, zumindest die zweite Hälfte. Ich hatte das Gefühl, die mussten erstmal ein bisschen Chemie finden, aber dann sind sie gut reingekommen. Aber wie gesagt, das hätte auch auf eine Wheel of Wrestling Card oder halt in einem, gut, an den Turniertagen hat sie nicht viel Zeit, ne, aber es hat jetzt nichts mit der Extreme Wrestling Party zu tun, oder? Nein, absolut nicht. Also von den 8 Matches, wie du sagtest, höchstens die letzten 3 hatten irgendwelche Stipulations oder zumindest bei Planet Yujira und Hardcore Schreier, ja, diese Dudley Boy Verkleidung. Och, ich nehm's doch nicht vorweg. Sorry. Irgendwas, was halt mit Hardcore oder Extreme zu tun hatte. Alles andere war gefühlt einfach Pre-Show und das, sorry, aber das muss um Mitternacht wirklich nicht mehr sein. Nee. Also, wann sind wir rausgekommen? Irgendwann zwischen 2 und 3? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Zwischen 2 und halb 3, denke ich. Um kurz nach 12 ging es halt los und ich denke mal, gute 2 Stunden wird die Show gegangen sein. Ja, locker. Also, es war super lang, es war super spät, alle waren müde. Ja. Ja, Mitternacht halt. Und für viele halt auch ein Anreisetag. Ne? Ja. Also je nachdem, woher du kommst. Also wir kommen halt aus NRW, also auch aus der Nähe. Ich hatte eine Anreise von 1/4 Stunde, du, weiß ich nicht, 35 Minuten oder was? Ja, ungefähr 30 Minuten. Ja, so, das geht ja. Ne? Aber manche Leute auch aus unserem Team, die kommen dann aus dem tiefsten Bayern irgendwie hochgefahren oder ne, Niklas, der aus Hamburg runterkam. So, da wird so ein Tag dann schon mal sehr lang. Also Und dann fängst du noch Mitternacht, hast in dem zweiten Match dann irgendwie noch Soltan gegen Ricky Sosa, so nichts gegen die beiden. Aber wobei ich Ricky Sosa wirklich sehr stark fand. Ja, gut gefallen. Das Match war auch okay, aber das ist auch, das kannst du als Main Event in der Academy Show bringen, da denke ich, ach ja, da gehört es gut hin, das war cool. Aber doch nicht bei einer Extreme Wrestling Party. Also. Nee. Also, ja, steht auch, hat letztes Jahr mehr Spaß gemacht. Ja, fand, ja. Also letztes Jahr waren zumindest mehr Stipulations drin, so, ne? Exakt, das ist, glaube ich, der springende Punkt hier bei der Sache. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob es von der Anzahl der Matches letztes Jahr mehr oder weniger, also vermutlich eher weniger als mehr. Ich guck mal, ich hoffe, ich finde das schnell raus, während ich. Ja, guck mal, dann kann ich nämlich sagen, was ich übersprungen habe. Mach mal. Und zwar eins der Highlights der Show, erstmal kam Tommy Gießen raus, aber als Dan Mallmann verkleidet. Das war großartig. Und den Mann, man kam dann als Tommy Gießen verkleidet raus. Ja, also ich habe sehr gelacht, denn das war schon wahnsinnig lustig, wie sie beide auch die Rolle des jeweils anderen gespielt haben. Also ich habe sehr gelacht. Ich fand das sehr unterhaltsam. War für mich, ja, ich glaube fast das Highlight der Show. Bis auf das von dir schon gespoilerte Was? Kann ich mir nicht träumen. Six-Man-Match, was später kommt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das waren so beide meine beiden Highlights eigentlich in der Show. Hast du es gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Es waren tatsächlich letztes Jahr 8 Matches. Genau, wie dieses Jahr auch. Genau, aber wir hatten ein TLC-Match, wir hatten das Dog-Collar-Match, das Drunken Ambition-Match, es gab ein Hardcore-Match und es gab, kann man vielleicht auch noch mitwerten, das Special-Referee-Match mit Irie. Das heißt zumindest 5 Matches mit einer Stipulation. Ja. Und der Rest, die anderen Matches, dann gab es noch. Spricht auch nichts dagegen, zwischendurch ein bisschen Comedy zu machen. Also nein, so absolut eine, nicht. So eine abendeslang, aber einfach Soltan gegen Ricky Sosa zu stellen. Die beiden kennt halt kein Mensch so und ich bin nicht um Mitternacht in der Show, um da irgendwie so zwei Newcomer gegeneinander zu sehen in einem stinknormalen Singles-Match. Also finde ich dann schwach. Ja, das hat leider zumindest bei mir die Stimmung auch so ein bisschen gekillt, weil es einfach sehr, sehr lang wurde. Ja. Und man ist irgendwann einfach extremst müde. Ja. Also, und wenn dann die Highlights alle erst später kommen, in den finalen 3 Matches, dann... Gut, da bist du da noch mal wach? Ja, ja, klar, natürlich. Ja, aber ja. Bis dahin zieht sich das halt extrem und das hat man schon gemerkt. Das ist wie im AEW-Pay-Per-View, wenn ich einen Live-Bericht schreibe, da bin ich mal, also da habe ich auch mein Tief, aber das liegt auch, da kann AEW natürlich nichts für, weil ich es nicht für den europäischen Markt machen. Aber die WXW, wenn sie schon sagt, wir machen Mitternacht eine Show, dann muss es auch scheppern. Also wirklich eigentlich von Anfang bis Ende. Oder zumindest mit einem Kracher auch starten. Ne? Letztes Jahr Hardcore-Schreier, das war ja wie halt mit der Sandman-Musik und so, das war ja schon verdammt gut. So, ne, da sind die Zuschauer drin, da macht es dann auch Bock. So, Violence is Forever gegen Hyperactive war auch gut, aber da kommt halt Soltan gegen Ricky Sosa. So, das ist nicht gut. In was so einer Show ist das. Was ein Match gewesen wäre für Wheel of Wrestling. Ja, oder ehrlich gesagt für eine Heatshow. Main oder Event für eine Heatshow hätte vollkommen gereicht für so ein Match. So, ich verstehe, dass du Leute einsetzen willst, die vielleicht noch nicht im Turnier stehen. Ne? Also Verletzungsgefahr, blablabla, aber. Fand ich ein bisschen schwierig. Dann hat man noch eine Story erzählt zwischen Alexander Bellamy und Norman Harras, die ja irgendwie ein bisschen merkwürdig war. Bellamy wollte halt seinem Kumpel eine Titelchance ergattern und Matters hat dann aus irgendeinem Grund halt gesagt, gut, wenn du verlierst, kriege ich die Kreditkarte von Harras. Ja, gut. Ich glaube, das war so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, wir wollen Harras bisschen, noch in die Show bekommen, aber... Genau, also nicht nur in die Show bekommen, sondern halt auch einfach dadurch, dass Mike Schwarz verletzt ausgefallen ist, musste man sich ja mit den beiden Final-Matches, also das Fanspring the Weapon-Match und das Four Corners of Pain-Match nochmal was Neues ausdenken, hat das nochmal umgekrempelt. Ja. Dadurch nochmal ein Harras dann reingerutscht und da musste man sich dann irgendwie eine logische Story irgendwie ausdenken, wie man den da reinbekäme. Ob es geklappt hat oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Es hat geklappt, aber ob es gut war, naja. Ja, das wollte ich. Nein, aber war so gesehen comedy-mäßig unterhaltsam, aber hatte auch nichts bei einer Extreme-Show zu suchen. Ja. Naja, wie gesagt, dann hat Soltan gegen Ricky Sosa gewonnen, war ein anständiges Match. Danach One Cold Manners gegen Alexander Bellamy, kam auch mit einer Kuhglocke raus, die ehrlicherweise keine Riesenrolle gespielt hat, außer dass Bellamy die irgendwann entwendet hat, was Manners so ein bisschen sauer gemacht hat. Ich weiß nicht, ob da sonst noch viel mehr passiert ist mit dieser Kuhglocke. Ich glaube nicht. Manners gewann dann natürlich auch das Match mit einer Lariat. Ich meine, er war World Champion so. Der wird dann nicht gegen Alexander Bellamy verlieren. Danach gab es dann Freigetränke auf die Kosten von Norman Harras, also zumindest in Storyline. Wir haben leider nichts abbekommen, naja. Ja, doch, Marco hat was abbekommen. Da hatte ich letzte Woche auch ein Foto von gezeigt. Ah ja, okay. Also Marco wurde vollgespritzt. Ich gucke mal gerade, ob ich das noch fix finde, dann präsentiere ich das noch einmal schnell. Ich habe eine Melone abbekommen, aber erst später. Also ein Stück. Ich weiß gar nicht, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass wir hier live im Stream sind und ihr im Video quasi sehen könnt, was ich jetzt präsentiere. Ja, jetzt haben wir es gesagt. Jetzt haben wir es gesagt. Also guckt gerne bei YouTube rein, wenn ihr es auf Spotify oder sonst wo hört. Müsst ihr euch ungefähr merken, bei welcher Minute ihr seid. Das wird im Video dann genauso sein. Zeigst du es gerade schon? Ich sehe es gerade nicht. Ich präsentiere es hier. Da kriegt... die Richtung. Da kriegt Marco nämlich vom guten Manders den Mund voll gespritzt. Sehr schön, sehr schön. Ja. So, dann beruhigten sich die Gemüter wieder und wir bekamen ein ganz merkwürdiges Scramble Match, wo erst Becker, also das habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, Dan hat den WXW sucht den Superstar oder so angekündigt. Dann kam Becker raus und rappte. Dann kam Ravy Davy, der auch ganz witzig ist, und rappte ja so seine Version. Und dann kam Yuval Goldschmidt und Stephanie Mays und rappten aber nicht. Sondern kamen nur zum Ring und wrestelten. Genau. Und Yuval Goldschmidt hat auch gefühlt nur einen Move gezeichnet, dann hat Ravy Davey schon verloren und Stephanie Mays gewonnen. Ja, Auch ein das ganz merkwürdiges Match. ganz komisches Comedy-Ding auch hier wieder. Ich meine, das sind Das war ja natürlich überhaupt, also so. es war kurz Comedy und dann war es ein kurzes Wrestling-Match. Ja, also es sind auch wieder so Sachen, die unterhaltsam sein können im Sinne von kurzweilig und man lacht mal drüber, nichts für eine Wheel of Wrestling ist, aber man es doch irgendwo unterbringen will und da macht man halt hier bei so einer Show. Aber hältst du da nicht, entweder du machst halt wirklich einfach ein Becker gegen Ravy Davy Rap Battle, keine Ahnung, weißt du, einfach um das aufzulockern, dann wird die eine wird ja Ja. ausgebuht, hätte Ravy Davy ja gewonnen, machst auf Zuschauerreaktion und dann wäre auch gut gewesen. Dann macht Becker, haut den dann noch einmal im Ring um oder so und dann geht's halt wieder. Das hätte mehr Mehrwert gehabt, als dass Stephanie Mays hier ein Match gewinnt. Ja, bin ich absolut bei dir. Also vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass halt dieses, also das Scramble-Match von der Idee her fand ich auch nicht schlecht. Hätte ich auch gerne so einfach nur als, ich sag mal, Scramble-Match, normales Scramble-Match mit ein paar mehr Leuten vielleicht noch gesehen. Bisschen, dann hätte es auch gerne ein bisschen mehr Zeit bekommen können, das wäre in Ordnung gewesen. Aber so war das irgendwie zwei Ideen zusammengewürfelt, die irgendwie nicht Ja. miteinander gepasst haben. Also als würdest du versuchen, in deinem Bauklotz-Set das, den Würfel durch das runde Loch zu drücken. Ja. Ich weiß nicht. Becker ist cool. Yuval Goldschmidt Immerhin. ist mir dann später bei der Heatshow war er auch. Da fand ich ihn auch richtig cool. Also der gefällt mir wirklich gut. Den möchte ich gerne öfter sehen. Gerne öfter booken WXW, danke. Ja, aber ansonsten war das auch ein Match, was nicht auf der Karte sein musste um 1 Uhr nachts. Wen man nicht öfter booken müsste, glaube ich, ist super crazy, zumindest in diesem Alter. Na, jünger wird er nicht mehr. Hatte das Match, ja, vielleicht wird er nochmal besser, hatte das Match gegen Dennis Dulnig und es war irgendwie einfach nur traurig, das Match. Also es ist nichts passiert, außer dass super crazy mit Mayonnaise und Senf vollgeschmiert wurde, hatte ich das Gefühl. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie das Match zu Ende ging, ehrlich gesagt. Es war ja wirklich, also ja, erstens hat man nicht viel gesehen und dann kam man irgendwann verschmiert wieder in den Ring zurück und das hat auch, also. Ja. Es gab auch keinen guten Move in diesem Match. Also es gab keine Match-Story, es gab keinen vernünftigen Move. Es war da. Es war da, um. Also, es war da, die waren im Ring, dann sind sie kurz rausgegangen. Ein paar Minuten ist nichts gewesen, weil wir nichts gesehen haben, weil die irgendwo da ganz hinten am anderen Ende der Halle waren. Dann waren sie wieder im Ring und dann war es vorbei. Also. Und du musst dir einfach mal überlegen. Vielleicht Wrestling-Legende ein bisschen hochgegriffen, aber schon ein Veteran. Super crazy. Ein Mann, der in den USA, bei WWE, in Mexiko, überall sich einen Namen gemacht hat, für seinen Hardcore-Lucha-Stil bekannt ist. Dieser Mann reist nach Deutschland, lässt sich dort mit Mayonnaise und Senf einschmieren und wird von Dennis Dulnig im Ring gepinnt und niemand will sich an dieses Match erinnern. Nee, wirklich nicht. Also das war wirklich das Lowlight für mich am gesamten Wochenende, muss ich sagen. Das war wirklich, also klar, Super Crazy ist nicht mehr der Jüngste, der wird jetzt wahrscheinlich auch, ich sehe jetzt so viel nicht von ihm, was er sonst noch Ich macht. auch Also der ist nicht. ja noch Keine aktiv, der Ahnung. reist ja auch noch quer über die ganze Aber ja Erde. auch nur seines Namens wegen, oder? Also Natürlich, den klar. buchst du ja nur, Natürlich. Damit du einen namhaften Wrestler auf der ich meine, Karte der ist hast. 51, also. Ja. Wie gesagt, der wird nicht mehr so fliegen und so hardcore sein wie Ja, früher noch. Irland, Absolut nicht. Frankreich. Ja, Dulnig. Aber UK, UK, das. UK, Japan, Japan, Japan, Japan. Oh, viel in Japan tatsächlich noch. Für Noah war der sogar am Start. Na, guck mal. Für Noah sogar ein Match gewonnen. GCW im Clusterfuck war er auch mit dabei. Ja, gut, okay, Das da waren passte auch dann über noch. 100 Leute oder so drin, Ja. glaube ich, ne? Ah, der ist krass für Noah, noch krass aktiv, ey. Der hat dieses Jahr zig Aber Matches für sonst die sehr bestritten. viel in den USA, sehr viel in Mexiko noch, ne? Als. Ich meine, ist ein großer Name, klar. Zieht auf jeden Fall auf jeder Card, wo sonst nicht so viele große Namen drauf sind. Aber hier hat er wirklich gar keinen Mehrwert für die Show gehabt. Und ja, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen unwürdig, wenn er dann, als man sagt es gerade, 51 Jahre ist er, hat wirklich, keine Ahnung, 37 Jahre Ringerfahrung. 37 Jahre Ringerfahrung. Stand gefühlt schon in jedem Ring, der überhaupt mal existiert hat. ECW Champion war er wohl auch mal eine Zeit, also Television Champion. Also ist er ja durchaus, ne, ein bekannter Name, wie gesagt, 2000 Veteran. Matches. Es ist absolut unwürdig, diesen Mann in Deutschland zu booken und dann mit Mayonnaise, Senf beschmieren, pinnen und wieder nach Hause fahren. Gut, ich meine, ne, also wie gesagt, der war jetzt im UK, hatte drei Matches gehabt, danach ist er nach Frankreich gefahren, einen Tag später halt. Danach den Tag war er in Irland, also der hat ja schon eine Mini-Europa-Tournee gehabt, so, und hat ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch eine, ein Seminar gegeben in der Academy, so, Genau, ne? vor Inner Circle an dem Tag, Ja, ja. aber ja, also das Match hätte man einfach nicht gebraucht. Also im Chat steht es auch peinlich, weil es war leider da. Ja, also es klingt hart, aber so war es halt irgendwie so. Ist auch irgendwie schade, weil Dulnig hat man jetzt wirklich so ein bisschen zum Heel aufgebaut, so, und ja. Auch dem hat das Match nichts gebracht, Nee. außer dass man gesehen hat, der kann halt eine Mayo und eine Senfflasche bedienen. Glückwunsch. Das kriege ich auch hin. Im Stadion bei der Currywurst. Geil, mit Mayo. Ja. Currywurst mit Mayo. Das klingt für, ja, Julia, meine Damen und Herren. Ja, hi. Dann ging es aber los, dass es wirklich zumindest was mit einer Hardcore oder Extreme Wrestling Party zu tun hatte. Der. Ja, die Certified Italian Alliance kam heraus. Luca De Leone und Postgame. Die wirklich Fantastico. Ne, Fantastico ist, glaube ich, schon nicht italienisch. Naja, ich kann kein Italienisch. Claudio, sehe es mir nach. Halt rauskam und so ein bisschen, also das konnten sie auch ganz gut, ne? So, ja, ein bisschen vor sich hin labern, ein bisschen Scheiße labern, auf Deutsch gesagt. Und dann kam halt ja, Planet Gojira raus und waren als die Dudley Boys verkleidet. Das sah, also die beiden sahen auch Die großartig aus waren als wirklich Dudleys. gut, die Outfits. Ja. Ganz kurz zu den Italienern, zu der CIA. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Parodie gewesen auf das FBI, auf die Full-Blooded Italians von früher. Ja, ich denke Von auch. der WWE, ECW. Also deswegen, das war so ein bisschen Dudleys gegen FBI so gesehen. Also das war super unterhaltsam. Ja, das war wirklich gut. Und man dachte schon, oha, die Dudleys ohne Spike Dudley. Ja, Dachte man. dachte man. Denn, genau, als die CIA 3-Scanner nämlich so ein bisschen niedergeschlagen haben, kam Spike Dudley, aka Hardcore Nick Schreier, heraus und rief so: Schmeiß mich, und also, ne, wirklich den Spike Dudley so ein bisschen nachgemacht. Es kam natürlich dann auch ein Tisch zum Einsatz mit der begeisterten Hilfe des Publikums. Ich habe auch laut mitgegrölt und wollte dann einen Tisch sehen. Ja, und natürlich haben sie das Match dann auch mit dem 1D beendet. Ja, war schon wahnsinnig unterhaltsam. Absolut, also das war für mich bis dahin Das war für mich das gut. Highlight der Show, Ja, also. doch, definitiv. Also auch das, was danach kam, wird nicht mehr groß. Also das war schon deutlich besser als die ersten 5 Matches, aber das war das absolute Highlight dieser Show. Das war Comedy gemischt mit so ein bisschen Extreme. Jetzt nicht so, ne, so Over-the-Top-Extreme, sondern halt so ein bisschen Hardcore-Wrestling, sag ich mal. Wie gesagt, der Comedy-Part war super unterhaltsam. Die haben ihre Ja. Rolle alle perfekt gespielt. Es hat Ja. unfassbar Spaß gemacht. Ja. Da gibt es, glaube ich, nicht viel dran auszusetzen. Das Match hatte eine Berechtigung auf der Card und die 5 davor eher weniger. Ja, so kann man sagen. Die anderen beiden hatten auch eine Berechtigung auf der Card. Ja, Norm Harras war halt, dann kam dann raus, war super angepisst. Irgendwie Emerson Jane kam raus, die wirkte auch immer angepisst, aber ich glaube, das hat sie nur gespielt. Naja, Four Corners of Pain Match. Was ich ja schon gesagt, man musste ein bisschen umstellen durch die Verletzung. Ja, in jeder Ecke lag dann auch eine Waffe, die dann auch im Laufe des Matches eingesetzt wurde. Natürlich hat Emerson Jane gewonnen. Ich glaube, Norman Harras ist in solchen Shows auch immer nur um zu verlieren oder um den zu spielen, der es halt abbekommt. Ich meine, auch so Leute brauchst du ja in deinem Kader. Das macht er auch richtig gut. Gibt ja wirklich wenige Leute, wo man sich so freut, dass er einen drauf bekommt wie Norman Harras. So, nicht böse gemeint. Ja, Emerson Jane hat es dann gewonnen. Es wird mir als Match jetzt auch nicht groß in Erinnerung bleiben, aber zumindest war das mal ein Match, wo ich sage: Yo, Extreme Wrestling Party, das Match, das ist es, das passt zusammen. Ja, würde ich auch sagen, das ebenfalls berechtigt auf dieser Card. Mir ist in Erinnerung geblieben, das Finish, als Norman Harras mit den Haaren im Stacheldraht hängen geblieben Oh ist. ja. Boah, das sah böse aus. Also da hätte auch ganz, ganz schnell der Das Scalp ab sein können. Das sah ja schon huiuiui aus. Ja. Aber ist alles gut gegangen. Die Mähne konnte gerettet werden. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, ich habe es schon öfter gesagt, ich bin kein Fan von so extremem Hardcore Deathmatch Wrestling. Wenn man drauf steht, kommt man hier aber, denke ich, auf seine Kosten. Also es war auf jeden Fall in Ordnung. Ein Match hatten wir dann noch. Fans Bring the Weapons Match. Grüße gehen raus an Niklas, der ja da auch ein paar Waffen irgendwie beigetragen hat. Die Pinata hat er mitgebracht mit den Böllern. Genau, drin. Zum Beispiel, ja, dieses Einhorn-Ding mit den Böllern drin. Ja, waren schon ein paar kuriose Sachen mit drin. Iceman gegen Matthew Justice und Green Phantom. Matthew Justice und Green Phantom haben mir tatsächlich auch ganz gut gefallen. Iceman hat einfach original seinen Kopf in alles reingehalten, was Waffe war. Das war wirklich seine Rolle in diesem Match. Der konnte sich kein Stück mehr bewegen. Ganz kurz, WXW Hall of Famer Iceman, bitte. Ja. WXW Hall of Famer, der auch immer noch in vielen Extreme-Matches in Großbritannien zumindest am Start ist. Machte auch einen sympathischen Eindruck, aber der konnte sich ja wirklich gar nicht mehr bewegen. Und sobald eine Waffe war, war irgendwie derjenige, der seinen Kopf da reinstreckte. Also klingt jetzt lustig, aber es war halt wirklich so. Matthew Justice und Green Phantom haben das ganze Match eigentlich getragen. Ich glaube, am Ende hat Iceman dann eine Cannonball gezeigt gegen Justice und das Match gewonnen. Ja, ich glaube, in so einem Match ist es auch scheißegal, wer es am Ende gewinnt. Ja, sind alles drei keine Namen, die irgendwie nochmal hier auftauchen werden, in einem, zumindest nicht in einer ernsthaften Storyline, sage ich mal. Von daher war das schon okay. Ja, wie gesagt, da haben wir auch die Melone so alle ein Stück abbekommen, denn die wurde direkt vor uns an den Ringpfosten geschlagen, so eine komplette Wassermelone. Und spritzte dann natürlich in alle Richtungen. Die arme Fotografin von der WXW hat, glaube ich, die Hälfte davon abbekommen. Das tat mir dann echt ein bisschen leid. Die stand halt da, machte Fotos und kriegte da wirklich eine komplette Ladung da irgendwie über die Klamotten. Ja. Doof gelaufen, ne? Aber war zum Glück der Main-Event und die Sachen konnten dann schnell in die Wäsche. Ja, Gott sei Dank. Alle dachten sich auch, boah, jetzt ist es vorbei. Gut so. Alle wollten nach Hause. Ja, wir sind dann auch, oder ins Hotel sind wir dann auch. Genau, das war die Extreme Wrestling Party. Dann würde ich sagen, springen wir einmal schnell durch die 10-matchige Wheel of Wrestling Show. Ja, die ist halt in etwa so hochkarätig gewesen, wie viele Wheel of Wrestling Shows, die an den Wochenenden sind. Alle Leute, die in den Turnieren stehen, sind dort nicht wirklich vorhanden. Mit ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir hatten Ricky Sosa gegen Griffin McCoy. Ja, Ricky Sosa, du hast es schon gesagt, recht unterhaltsamer Typ. Ja, also den würde ich auch gerne öfter sehen. Also wenn der mal in der Gegend ist, der kommt aus Belgien, glaube ich. Ja, ist nicht so weit weg. Ja. Ne? Also der kann gerne öfter kommen, der hat mir sehr gut gefallen. Ist, glaube ich, noch relativ frisch, meine ich. Ich glaube auch, dass der sah sehr jung aus. Ja, nee, aber der hat mir wirklich so im Ring echt gut gefallen. Der hatte mit allen, mit denen er, also waren es nicht so viele, ultra viele Matches, die er hatte, aber mit allen, mit denen er ein Match hatte, hat er gut harmoniert. Mhm. Ich fand seinen Stil auch super cool. Also ja, gerne öfter. Gewann auf jeden Fall gegen Griffin McCoy. Niederlande, Entschuldige, nicht Belgien. Das war also, ich hätte jetzt auch Belgien im Kopf tatsächlich. Ja, ich auch. Hm. War wahrscheinlich jemand anderes. Ja, Backstage sind dann einmal Metehan Rambo mit Norm Harras aneinander geraten. Also Metehan und Rambo, die Familie ist jetzt komplett, zumindest erstmal, also die Brüder oder Sohn und Vater. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie die beiden zueinander stehen, aber anscheinend bilden die beiden jetzt erstmal ein Tag-Team und wollen sich wohl mit Harras und Bellamy weiter rumschlagen. Ich meine, die Fehde zwischen Metehan und den beiden gibt es ja schon länger und er hat jetzt mit Rambo auf jeden Fall ein Familienmitglied gefunden. Genau, also da wird es wahrscheinlich in den nächsten Podcasts dann nochmal mehr zugeben. Die Hype Dogs, Kuro und Mecca, gewannen hier gegen Roadkill. Iron und Con Kelly dann noch einmal im Einsatz. Ja, kurzes Match. Ich habe es ja schon gesagt, die Lücke durch oder im der frankophonen Menschen ist ja durch Mike D. und Aigle Blanc, die wohl jetzt im Performance Center in Amerika angefangen haben, was ich gelesen habe. Also so viel zu NXT Europe. Mal gucken, vielleicht kommen sie wieder zurück. Vielleicht kommen sie irgendwann wieder zurück. Ja, werden wir dann sehen. Aber die Lücke ist ja aufgegangen. Man will es ein bisschen mit den Hype Dogs, glaube ich, füllen. Das ist das, was wir so ein bisschen gehört haben zumindest. Ja, und die haben halt gegen Roadkill gewonnen. Relativ eindeutig. Ja, aber ich glaube, es war auch trotzdem recht, also ich sag mal, Roadkill durften mehr zeigen, als zu erwarten war in dem Match. Ja, auch im Inner Circle schon. Ja, genau. Also die beiden gefallen mir auch als Team super gut. Das wirkt so ein bisschen wie die tollwütigen kleinen Hündchen. Also Con Kelly ja nicht zu Unrecht mit dem Spitznamen K9. Also ich, die als Team finde ich die super cool. Die machen echt extrem Spaß. Waren auch bei der Heat Show am Mittwoch danach. Und das Match war auch, wie gesagt, jetzt nicht komplett gegen einseitig befürchtet. Gegen die Gulliasch-Brüder. Naja. Das war ein sehr schönes Match. Ah ne, schon gut. Gulliasch-Brüder war gegen MV und schon gut. Ich dachte, das wäre auch das Match bei Dings gewesen, aber war es gar nicht. Okay. Dann hatten wir Orsi gegen Reka, zwei Ungarinnen. Ja, Orsi natürlich der größere Name, der auch bei Femme Fatale glänzen konnte. Kommen wir später oder kommen wir jetzt gleich dazu. Gewann hier auf jeden Fall gegen Reka, auch ein sehr kurzes Match. Gibt es nicht viel zu sagen, oder? Dafür war es leider zu kurz. Also Orsi hat starke Reaktionen bekommen, die... Ja, du kannst die gar nicht, ne? Nee, ich kannte die vor dem Wochenende tatsächlich gar nicht. Aber die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hätte die jetzt durch deine Erzählung größer eingeschätzt. Ich auch. Ja. Aber die hat mir trotzdem echt gut gefallen. Also die würde ich auch gerne öfter wiedersehen. Mhm. Reka auch, die hat auch Spaß gemacht. Ja, danach noch ein kurzes Interview, was dann König der Catcher noch mal ein bisschen aufgebaut hat. Glaube ich, müssen wir nicht groß erwähnen. Können wir dann mit König der Catcher zu kommen, hat das einfach noch mal ein bisschen gehypt. Brandon Banks dann gegen Ravy Davy. Ja, vielleicht das Lowlight der Show. Ravy Davy ist ganz unterhaltsam, aber Brandon Banks, ich kannte ihn vorher nicht. Das war, glaube ich, der Belgier. Ah, das war der Belgier. Der hat jetzt keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, fand ich. Das Match war nicht gut. Viele Moves, die nicht so richtig Show, connected oder? Sind. Bitte? Der war, glaube ich, auch nur bei der Show jetzt da und ne, auch aus den Niederlanden. Wer war denn der Belgier? Vielleicht hatten wir auch gar kein Belgier. Sieht man öfter bei Legion Wrestling Brandon Banks. Ja, guck mal, vielleicht wollte man den einfach mal ausprobieren. Ja, also gegen Ravy Davy war auf jeden Fall kein besonders gutes Match. Aber gut, ich muss sagen, Ravy Davy ist ja auch eher ein Comedy-Wrestler. Ich habe keine Ahnung, wie gut der wirklich im Ring ist. Kann, ne, also fehlende Chemie muss ja nicht immer an einem Wrestler liegen. Layla Hirsch dann gegen Emerson Jane, Submission-Sieg im STF. Ja, war ein rundes Match, war okay. Layla Hirsch hat sehr viel Spaß gemacht. Verdammt ist die klein, aber ja. Die hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, oder? Würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Ja, ich habe die, glaube ich, auch vorher noch nicht live gesehen. Nee, auch nicht. Also im Fernsehen. Ja, genau. Ne, bei AEW und während ihrer Zeit dort. Ja. Ja, wirklich sehr klein, aber die hat wirklich, ja. Die hat wirklich Spaß gemacht. Die war, ich sag mal, es wirkte alles sehr, sehr real, was sie im Ring macht. Also sie macht ja wirklich, kommt ja glaube ich auch aus dem Kampfsportbereich und da merkt man dann einfach, dass... Die ist legit. Genau, ja, dass einfach Aktionen auch einen Sinn haben bei ihr und dass das nicht einfach nur ist, um, hey, das sieht cool aus, das mache ich, sondern da steckt überall ein Sinn dahinter. Das ist schon sehr cool. Ja. Hat mir gefallen. Mace Justice war auch nochmal in Action gegen M4. Ja, gute 5 Minuten. Hier hat man dann Mace Justice dann doch mal seinen Sieg gegeben. War ein richtiger, also M4 hat gut eingesteckt. Ja. Die Brust war ordentlich malträtiert hinterher, aber das sieht man bei ihm halt auch immer sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr heller Hauttyp. Mhm. Und der Hauttyp wird dann sehr schnell in sehr rot. Der rote Hauttyp wird, sagen wir, relativ schnell, ja. Wer rot gesehen hat, war Dennis Cash Dulnik. Ja, wie gesagt, schon mit dem Heel-Turn. Das war ja auch unser Main-Event, ne? Shotgun Championship Match. Hector hatte ja, das spoiler ich jetzt ein bisschen, aber gut. Es gab da so ein paar Vorfälle im König der Catcher, die Hector und Victor so auf die Palme gebracht haben, dass er gesagt hat, er will Dennis Cash Dulnik haben und wenn es ein Titelmatch sein muss, muss es halt ein Titelmatch sein. Hauptsache, es ist ein No-Holds-Barred-Match. Das war der Main-Event des Abends und das wurde mit einem kleinen Interview von Dennis Cash Dulnik nochmal wurde noch mal ein bisschen aufgebaut. Ich fand die Promo tatsächlich nicht gut. Ich mag Dennis in seiner neuen Rolle, aber die Promo zu sagen, er ist egoistisch, weil er in meiner Verletzung auf Singles-Titel gegangen ist, ist er selbst für eine Heel-Promo total bescheuert. Er hat eine Familie gegründet und hat Singles-Titel gewonnen, während ich verletzt war. Das ist nämlich ein Vorwurf. Kann es in dem Zusammenhang, dass Cash ja mehr so ein bisschen diese Psycho-Heal-Richtung gehen oder zu gehen scheint und damit quasi sagen will, dass er Hectors Familie war bei der WXW. So weit kann ich es verstehen. Ja, das hat er ja gar nicht gesagt. Ja, aber ich glaube, darauf wollte er hinaus. So würde ich es interpretieren. War eine wilde Interpretation. Ja, ich weiß. nein, also ich finde Cash in der Heal-Rolle finde ich auch super, der gefällt mir wirklich gut. Obwohl er mir auch schon in der Face-Rolle ganz gut gefallen hat. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das gefällt mir generell so gut funktioniert. Also als Ziel funktioniert wirklich hervorragend, muss man sagen. Wie gesagt, ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Sinn in dieser Promo gesehen, dass er wirklich damit meinte, er ist Hectors Familie und dann war er mal verletzt und Hector sucht sich direkt eine andere Familie. Und auch bei der WXW. Aber dann hätte er das auch sagen können. Ja, natürlich hätte man es mit anderen. Also hätte sagen können, wir waren eine Familie, jetzt hast du mich ersetzt. Wäre auch sinnlos gewesen, aber dann hätte man zumindest irgendwie nachvollziehen können. Aber so. Ja. Ist schon richtig. Nein, aber ich finde, den Heel-Turn haben sie super gemacht und die Promos an sich, wie er die Sachen sagt, sind ja auch. Alles gut. Es war jetzt mehr der Inhalt. Ja. Kann ich nachvollziehen, aber hat mich in dem Moment jetzt ehrlicherweise nicht so sehr gestört. Na gut. Vielleicht bin ich da einfach auf einer anderen Ebene, was Promo-Verständnis angeht. Ja, du bist einfach der große Sensei, der einfach jeden Sinn, den tieferen Sinn erkennt. Sensei Volto, das bin ich. Oder so. Dragon Deer gegen Sultan. Dragon Deer, Dragon Kid, ja, auch im Tag Team Turnier. Ja, ich glaube, beide hatten im Verlauf des Wochenendes dann nochmal ein Einzelmatch, wo der andere jeweils als Manager dabei war. Hier also Dragon Deer, der einmal glänzen konnte gegen Sultan, der wirklich wahnsinnig oft eingesetzt wurde. Also der nächste junge Ungar, auf den WXW wirklich zu setzen scheint. Ja, auf jeden Fall. Knackige 18 ist er letztens geworden und super viele Matches. Ich glaube, bei jeder Show war der auch, ne? Kann das sein? Ja, das vielleicht nicht, aber jeden Tag, glaube ich zumindest. Ja, ich glaube sogar bei jeder Show. Also zumindest, wenn man die Pre-Shows mitzählt. Also dann könnte das schon hinkommen, dass er... Bei mir ist das aber der hatte keine 7 Matches an dem Wochenende. Ah, nee, bei der vierten Show war er tatsächlich nicht, aber ich glaube, bei allen anderen davor war er überall dabei. Wie gesagt, aber auf jeden Fall sehr viel Zeit, die er bei der WXW im Ring bekommt, und ich glaube, dass... 4 Matches hatte der. Ja, guck mal. Also von Stand 7, also so viel zum Thema jede Show. Ja, aber es fühlte sich so an, er war omnipräsent. In deinem Kopf. In meinem Kopf, ja. Gut. Dann Planet Gojira gegen die Guyash-Brüder, ja, auch ein absoluter Filler. Es ist halt relativ klar, dass man hier die Tag Team Champions halt nicht gegen die Guyash-Brüder verlieren ist, die halt seit langer Zeit nicht mehr da waren. Knappe 6 Minuten. Also generell waren die Matches alle sehr kurz. Dadurch ließ sich die Show natürlich zumindest live sehr gut verfolgen oder weggucken, sage ich mal. Also richtig spannend war es ja halt nicht, ne? Nee, wenn wir so auf die Matchzeiten gucken, wir sind da überall bei so 5-6 Minuten, teilweise sogar noch kürzer. Ja, wie du schon sagst, ließ sich in der Halle gut weggucken, weil immer was passiert ist oder schon immer das neue Match gestartet hat. Oder man konnte auf One voll brüllen. Ja, genau, 10 Mal insgesamt. ja, aber einfach, ja, es fühlte sich einfach sehr nach einer Filler-Show an und ein bisschen schade in dem Fall. Aber Antwort hat trotzdem Spaß gemacht. Entschuldige. Bitte. Antwort an den Chat. Ja, also überall Arnie haben wir ganz am Anfang gesprochen, weil ich dachte, das ist ein Thema, was man ganz gut weghaben kann, bevor man aufs Turnier eingeht. Ja, dann Metean Rambo gegen Haras und Bellamy. Das war sehr unterhaltsam, das Match. Ja. Was einfach daran lag, dass Haras sich wirklich krass überarbeitet hat. Das Match ging 6 Minuten 19 und Alexander Bellamy stand 6 Minuten 19 davon als legaler Partner im Ring. ja, verlor er natürlich auch und wurde dann von Haras noch angekackt. Also es war fantastisch. Sagt doch jemand, komm her, so als ob er checken wollte, und dann sagt er, dreh dich um. Und dann wurde Bellamy, ich weiß gar nicht mehr von welcher Aktion, aber auch wirklich auseinandergenommen. Ja, Haras spielt ja diesen Chicken Heel wirklich hervorragend. Ich bin kein Riesenfan von Chicken Heels, aber Haras ist großartig in dieser Rolle, oder? Ja, absolut. Also der gefällt mir auch in der Kombination mit Bellamy, so als Schützling-Mentor, der ihn dann quasi vorschickt, hier, ne, mach du mal. Das ja. Passt super zusammen. Du hast meine Kreditkarte verloren. Okay. Ja, genau. Nee, das hat wirklich Spaß gemacht und es war auch, ja, ich sag mal, man merkt den Unterschied. Also ich sag mal, von der Matchzeit waren die Matches ja alle ähnlich an dem Abend oder an dem Nachmittag, so gesehen. Ja. Also so um die 5-6 Minuten rum. Aber hier hat man das schon gemerkt, okay, wenn so ein bisschen Story in dem Match noch mit drin ist, macht das doch noch ein bisschen mehr Spaß als deutlich. Wir kloppen uns und zeigen coole Moves. Es war eins der zwei Matches, die ich in Erinnerung behalten habe von diesem. Also sage ich dir ganz ehrlich, wir gehen hier gerade die Matchcard durch und ich könnte dir bis auf das Match und halt den Main Event von keinem Match sagen, was da jetzt groß passiert ist. Also ne, das liegt halt auch daran, dass halt im Laufe des Wochenendes, keine Ahnung, bestimmt 60 Matches waren, grob gesagt. Aber nichtsdestotrotz waren hier einfach 8 Matches dabei, die wirklich ziemlich irrelevant waren. Die einfach dafür da waren, um die Leute auf die Karte zu bringen. Die keine Story wirklich erzählt haben im Ring, auch nichts irgendwie. Das ist halt schade so, ne? Also ich finde, das können sie ja zumindest irgendwie machen. Also zumindest irgendeine Match-Story erzählen, die dir ein bisschen im Gedächtnis bleibt. Und wenn es so diese ganz basic ist, wie ich bin verletzt oder kämpfe mich dann so wild zurück über meine Signature-Moves, die ich dann, weiß nicht, auf einem Bein ausführe, weil mein anderes Bein kaputt ist, aber da war ja wirklich kaum da bin ich überhaupt dabei. Nichts. Und hier hast du dann wirklich mal die erste Match-Story gehabt und dann im Main Event natürlich dann ja, die Fehde, das Fehden-Highlight. Und den Titelwechsel, denn Dennis Cash Dulny konnte gewinnen gegen Hector Invictus in einem No-Holds-Barred-Match um die Shotgun Championship. Also Dennis Dulny, ja, krönt vorläufig zumindest seinen Heel-Turn und nimmt seinem alten Tag-Team-Partner den Titel ab. Relativ deutliches Match. Ja, Hector hat es auch ganz gut verkauft, dass er ja, wie sagt man so schön, blind vor Zorn war. Ich finde, das hat Hector eigentlich in der Fehde ja immer durchgezogen. Also dieses, okay, ich gebe ihm auch ein Titelmatch. Okay. Also ist ja ungefähr in jede Falle reingelaufen, die ihm Dennis gestellt hat. Ja, auch in dem Match. Also Hector hat ja sehr wenig Offensive gezeigt. Ja, dementsprechend hat Dulnik dann auch am Ende gewonnen. Und nach dem Match würgte er dann auch noch Invictus mit einem Ledergürtel, wo wir uns dann schon gefragt haben, na, wird der heute Abend nochmal antreten können? Denn das war die Sonntagnachmittagsshow. Wheel of Wrestling und Sonntagabend ja noch die vierte Show des Catch Grand Prix oder des Grand Prix ohne Catch, glaube ich. Wrestling Pro Grand Prix. Wrestling Grand Prix. Pro Wrestling Grand Prix, so heißt es Catch korrekt. Grand Prix war früher. Catch Grand Prix war früher, bitte Genau. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, wie hast du es gesehen? Und jetzt sag nicht mit beiden Augen. Verdammt. Nein, mir hat das Match auch sehr gut gefallen. Auch das Highlight, eins der beiden bei dieser Show. Es war, wie du schon auch gerade kurz andeutetest, sehr einseitig für Cash. Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass Hector wirklich so wenig zu melden hatte, das hätte ich nicht gedacht. Also allein schon durch diese, ich bin blind vor Wut und wirklich sauer auf dich und jetzt macht, war ja Wochen, monatelang Thema, ich will Cash in die Finger bekommen und mache ihn fertig. Und dass das dann so eindeutig wird und so einseitig, da hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Ja, was sehr schade ist oder sehr schade war, ist, dass der Finish-Spot mit dem Table nicht funktioniert hat, dass der Tisch einfach nicht zerbrochen ist. Stimmt. Das war ein bisschen ärgerlich, dass er. Okay. Aber Cash hat es gut gerechnet mit dem Piledriver hinterher. Voll. Das war gut gemacht. Ja, aber generell als Kritikpunkt zu dem Match, beziehungsweise auch zu Hectors Teilnahme am Bin ich der König der Catcher? Catcher-Turnier, hätte ich behauptet, das Match wäre besser aufgehoben gewesen in der vierten Show, also in der Abendshow später. Und da hättest du auch wirklich locker sowas sagen können, wie Hector verzichtet auf sein viertes Match, um eben dieses Match zu bekommen, weil. Diese persönliche Fehde will er sich nicht gehen lassen. Aber damit nimmst du natürlich dem ganzen Turnier, also weiß ich nicht, das könntest du ja als Ja. Matchmaker rein Kayfabe gesehen gar nicht mitmachen. Könntest du ja nicht sagen, ja gut, also. Auf der anderen Seite auch, ja, aber ich fand, bei der Show ging das Match irgendwie unter für den Das Stellenwert, ist die natürlich, Story hatte. also das ist ein Problem, worüber wir ja vielleicht, also können wir jetzt dann vielleicht auch drüber reden, denn wir kommen ja jetzt gleich zu den Turnieren und es war das Riesenproblem über das ganze Wochenende. Das war ja auch schon Thema im Chat vorgeschrieben und ich hoffe, in dem, so wie es jetzt war, wurde das zum letzten Mal ausgeführt. Es war halt nur Turnier. Du hattest überhaupt keinen Platz mal. Ne? Also was so ein Karat ja auch ausmacht für ein Lucha Rules Six-Man-Match, für irgendwelche Auflockerungen so. Es war ja so wahnsinnig viele Turniermatches. Also du hattest ja 27 Turniermatches, die du auf die vier Shows verteilen musstest. Das sind ja quasi, also ja, ungefähr 7 pro Show. Da ist so eine Card ja fast schon mit durchaus gefüllt. Also es fühlte sich ja fast schon gequetscht an, wenn du noch ein Titelmatch irgendwie mit draufgepackt hast. Also, puh. Ja, und das tut dann halt auch den Turnieren einfach nicht gut, dass Ja, sie auch das. einfach, also, das ist halt, es wirkte wirklich gequetscht, als hätten die wirklich, ja, geguckt, möglichst alles so kompakt wie möglich zu bekommen, keine Luft für, ja, ne, so ein Lucha Six-Man Tag Team Match hätte Spaß gemacht irgendwo noch und ist dann auch für die Finals einfach nicht besonders sinnvoll, also für die drei Final-Matches, die am vierten Abend alle hintereinander wegzuarbeiten. Geht dann natürlich auch der Stellenwert der ersten beiden so ein bisschen unter. König der Catcher war der Main Event, davor war dann, glaube ich, erst das Tag Team und dann das Femme Fatale. Oder andersrum, ich weiß es gerade gar nicht mehr Femme genau. Fatale war das zweite Erstes Tag Match, Team, dann König der Femme Fatale, Catcher, genau, genau. Tag Team, Ja. Femme Fatale, genau die Reihenfolge, die wir gleich auch nehmen werden, ja. Ja, genau. Ja, sieht dann halt auch so ein bisschen danach aus, dass, also, du hast dann logischerweise einen Stellenwert in diesen drei Turnieren, ne? Das ist das Tag Team Tournament, was die letzten Jahre immer. Das Hauptding dieses Festivals war, ist dann plötzlich das erste Turnier, das schnell abgefrühstückt wird. Dann gibt es das Femme Fatale, was sonst immer eine eigene Show hatte, nochmal an diesem Wochenende. Und dann der große Main Event, das wichtigste Turnier des gesamten Festivals, ist dann König der Catcher. Also, das fand ich ein bisschen schade. Das hätte man so ein bisschen mehr auf die Shows verteilen können. Ja, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass man bei der WXW vielleicht nicht zufrieden war mit den Zuschauerzahlen, die das Tag Team Turnier so abgeworfen hat. Das ist eine Spekulation, das weiß ich nicht. Ich habe mich auch nie groß mit Klickzahlen oder so auseinandergesetzt. Aber dass man ein komplettes Konzept so umstellt, auch wenn es die Pläne dafür wohl schon länger gab, wurde ja im Fanforum zumindest gesagt. Aber man hat ja einfach was anderes probiert. Es wirkte aber einfach wie, also es war einfach gequetscht und irgendwie, wie du sagst, Finale nach Finale so. Ich weiß noch, als Hector und Dennis, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo sie das Tag Team Turnier gewonnen haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Moment. Weißt du, ich kann mich noch erinnern, wie dann alle eine Riesenschlange und jeder wollte ein Foto mit den beiden, weil es ja auch durch Dulniks Verletzung natürlich war es dann auch ein ganz, ganz großer Moment. Und so, hier hat es halt irgendwie drei Sieger. Ja, gut, und dann haben halt alle irgendwie ein bisschen was gewonnen. So, das war so ein bisschen, ja, wie du sagst, das hat die Wertigkeit der einzelnen Turniere halt schon so ein bisschen ja, runtergesetzt. Ja, zumindest zwei der Turniersieger waren immerhin noch beim Merch-Stand hinterher. Von Ahura, glaube Ja. ich, nicht mehr viel zu sehen. Ja, so Nein. Richtung Klickzahlen, was du gerade schon angedeutet hattest, ich glaube, das ging ja auch bei uns dann im Gruppenchat so ein bisschen rum, was so die Tickets bzw. die Zuschauerzahlen bei den einzelnen Dieses Tagen, Jahr, ja. ja genau, und auch über die vergangenen Jahre so gesehen. Ich habe Ja, das dann mal Karat ist halt ein riesen rausgesucht. etabliertes Turnier, Ja, da wirst du halt nie natürlich, klar, rankommen. natürlich nicht. So, aber ich glaube, mit dem Format wirst du halt erst recht nicht rankommen. So. Ja, aber wenn du einfach dir die Zahlen mal anguckst, 2018 waren es zwischen 530 am ersten Tag, Show 2 waren bei 660 Zuschauern in der Halle, wo wir schon fast von Turbinenhalle 1 sprechen, würde ich behaupten. Also die 2 wäre, glaube ich, mit über 600 Zuschauern Denke rappelvoll. ich auch. Und 2024 waren es bei Show 1 440 und bei Show 2 420 Leute nur noch. Ich denke, dass es dieses Jahr, ich glaube, die aktuellen Zahlen hatten wir jetzt noch nicht gesehen. Aber zumindest für Sonntag noch nicht, aber ey, da Ja, doch, waren guck es, mal, also 320 und. am Sonntag? Nee, am Sonntag nicht, die sehe ich jetzt hier nicht. Also Gott sei Dank. zwischen 300 und ganz knapp die 400 angekratzt. Viel mehr scheint da wohl Also Show 4 sind angeblich nicht gewesen 303 zu sein. Zuschauer. Und ich glaube, Ah, also okay. das kann ich mir fast, also es wirkte noch mal deutlich leerer als, also ich hätte 200 Ja. eher getippt. Also es war schon. Es war wirklich extrem, also nicht extrem leer. Also, du hast trotzdem, wenn du von oben, wir saßen ja oben auf der VIP-Tribüne, wenn du runtergeguckt hast, links dieser Bereich von uns, also quasi das, was unter der Stage ist, da waren mindestens drei leere Reihen immer. Und die haben ja auch für Show 4 schon Stühle weggenommen, Ja, ne? und Also, es waren da gab es ja trotzdem teilweise gar super viele keine leere Reihe 4, Plätze. gab ja teilweise gar keine Reihe 3 mehr. Ja. Ja, gegenüber von uns standen ja, glaube ich, nur noch 2 Stuhlreihen. Ja, genau. Und ich glaube, rechts von uns, also dann unter der Hardcam, auch nochmal deutlich weniger Plätze, nur unter der Rampe hat uns quasi stehen lassen. Ja. Und da war Und es auch man muss echt sagen, voll. so, ne? Also, wenn ich halt überlege, so ein Shortcut, das hatte knapp 700 Zuschauer. So, Gut, ja. Rumble ist noch was anderes. Das lockt die Leute dann vielleicht Natürlich, aber doch auch in trotzdem ist die. das, ich finde, der Unterschied zwischen 300 und knapp 700 ist dann schon Absolut. immens, ne? Weil eigentlich macht so ein Turnierwochenende ja Spaß. Drei Finals und so, so. Und da kommen jetzt auch nochmal zu die Leute, ne? Wir hatten nicht nur drei Sieger, wir hatten auch drei irrelevante Sieger, weil es ging um nichts. So, alle drei haben einen Pokal bekommen. Natürlich wird da storyline-mäßig was draus gemacht, ist ja keine Frage, so, ne? Also, die Greedy Souls werden sicherlich, jetzt nehme ich schon vorweg, aber jetzt hier, die Sieger werden irgendwo auf jeden Fall irgendwelche Title-Shots bekommen. Also, zumindest jetzt im Tag Team Turnier. Bei den Damen hat sich ja schon ein bisschen was anderes angedeutet, kommen wir gleich auch zu. Aber auch das macht's, also das hatten wir, glaube ich, vorher auch schon besprochen. Also beim Tag Team Turnier ist halt auch geil, entweder ne, dass sie kündige es doch zumindest an, dass sie einen Title Shot bekommen, oder machst halt direkt um die Titel. Also gerade wenn die Titelträger drinstehen. Absolut. Was hättest du jetzt, also klar hättest du jetzt sagen können, so ja, Planet Kushira will beweisen, dass sie das geilste Tag Team sind, wollen nicht nur die Titel tragen, sondern auch im Turnier den Pokal in die Höhe strecken, so. Aber ja, wenn sie halt schon irgendwie im Turnier stehen, dann machst du auch um die Titel. Ja, und es hat auch, glaube ich, keinem wehgetan, weil ich denke mal, bei allen drei Siegern ist klar, dass die regelmäßiger oder zumindest häufiger bei WXW auftreten werden, die Greedy Souls. Ja, haben, glaube ich, ja schon angekündigt, dass sie auf die Tag-Team-Titel gehen wollen. Ich glaube, Sapphire Reed ist auch recht eindeutig, dass sie wiederkommen wird mit Anita Vaughn zusammen oder auch mal separat voneinander. Könntest du jetzt alles vorwegnehmen? Und auch Ahura, der ist ja auch ein Regular bei der WXW. Also, da hätte es nirgendwo wehgetan, wenn es irgendwo um den Titel gehen würde. Genau. sondern gut, ganz im Gegenteil. Es hätte wirklich. Bei Femme Fatale hätte ich jetzt, also da hätte man, halt, ja, da ist es halt ein bisschen schwierig, weil dann hättest du das Turnier halt untergeordnet, wenn du jetzt gesagt hättest, keine Ahnung, das geht halt, ne? Geht um eine Title Shot auf einen der anderen beiden. Genau, auf einen der unter. Oder du hättest halt gesagt, König der Catcher geht auch. König der Catcher, ne, da steht ein Champion drin, das geht, also hättest du halt nur einen reingesteckt, ne? Da hättest du zum Beispiel auch Hector einfach gegen Cash stellen können, zu sagen können, okay, König der Catcher geht zumindest um den European-Titel. Und Damen, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wie man es hätte lösen können, aber drei Turniere, in denen es eigentlich streng genommen um nichts geht, außer um irgendeinen Pokal. Ja, sind halt nicht so super spannend. So. Ich meine, ich kann die Denkweise der WXW, dass man die drei Turniere so gesehen auf eine Stelle packen will, auf eine Höhe, auf eine Ebene stellen will, kann ich in der Denkweise auch verstehen. Spricht dann natürlich dagegen, Tag 4, alle drei Finals hintereinander und dann hast du auch die Rangliste da wieder, die Reihenfolge da wieder. Ist halt die Frage, ob du nicht mit dem Tag-Team-Turnier, so wie früher, gerne auch Round-Robin, also ne, jeder gegen jeden. Das hat eigentlich auch immer sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Also das war ja zumindest bei der ersten Wiederauflage so, das fand ich am besten. Ja, das hat mir auch am besten gefallen, muss ich sagen. Also das habe ich jetzt noch nicht live verfolgt, das habe ich aber zumindest im Stream gesehen. Und das hat mir vom Format auch deutlich besser gefallen als dieses direkte K.O.-System. Und dass du König der Catcher und Femme Fatale wieder in Einzelshows an den Nachmittag packst. Ja. Also ich verstehe, dass man König der Catcher groß auffahren wollte. Ja, keine Ahnung. Aber es hätte alles, weiß ich nicht, ein bisschen kleiner, keine Ahnung. Oder du machst halt das Tag Team Turnier mit K.O.-Phase und packst es wie Femme Fatale in der Nebenshow und machst halt ein riesen König der Catcher-Ding. Aber dann hast du natürlich zwei Singles Wochenenden. Ich weiß es nicht. Ja, im Chat steht auch, mich hat das ganze Line-Up nicht gereizt, bin froh, dafür keine 500 Kilometer gefahren zu sein. Ja, also ein Stück weit kann ich es halt nachvollziehen. Wie gesagt, die Fly-Ins waren nicht so super beeindruckend. Gut, ein paar coole waren dabei, ne? Also ich sag mal, Leila Hirsch hat schon echt Spaß gemacht, so. Ja, aber viele Sachen haben sich auch irgendwie erst im Laufe des Turniers, finde ich, entwickelt. Also, dass ein Cousin so Spaß macht, hätte ich vorher auch nicht gewusst. Also, da hätte ich mich jetzt ja schon sehr intensiv auch mit dem US-Indie-Wrestling beschäftigen müssen. Weiß nicht, ob der halt Karten verkauft. Ne? Also gut, war nur ein Ersatzmann, aber ja. Naja, komm, lass uns doch mal in die Turniere wechseln vielleicht, sonst labern wir uns hier noch um Kopf und Kragen. Wir fangen an mit dem Tag-Team-Turnier, würde ich sagen. Denn es war auch das erste Finale, deswegen würde ich sagen, das wird unser erstes Turnier. Ja, vorweg, Julian und ich haben uns im Verlauf des ersten Abends darauf geeinigt. Ja, Bobby Ganz hatte eine extravagante Frisur, möchte ich einfach mal so ausdrücken. Und die hat uns so beeindruckt, dass wir gesagt haben, komm, wer schlechter ist in unserem Tippspiel, der lässt sich auch so eine Frisur machen. Ich nehme es mal vorweg, ich habe 20 zu 10 gewonnen. Also werdet ihr Julian bald mit neuer Haarpracht sehen. Die Begeisterung war auf jeden Fall schon relativ groß. Bei allen, nur nicht bei mir. Naja. Ja, aber deine Tipps waren auch teilweise wirklich abenteuerlich. Aber gut, angefangen hatten oder das, eröffnet. Genau dasselbe könnte ich auch behaupten, wenn ich gewonnen hätte. Deine Tipps waren auch abenteuerlich. Also ja, deine waren wirklich abenteuerlich. Ich hatte halt Vertrauen. Ja, in was? In die Leute. In die gut, Menschheit. Wir haben das Turnier auf jeden Fall die Greedy Souls mit einem Sieg gegen Dragon Deer und Dragon Kid, ja, ich weiß gar nicht, ob es zu dem Match viel zu sagen gibt. Die Greedy Souls waren gefühlt das einzige Heal-Team im ganzen Turnier. Ja gut, KXS auch noch. Eins der beiden Heal-Teams im Turnier. Ich finde, die haben ihre Sache gut geworkt, waren jetzt aber auch nicht spektakulär. Nee, also es ist dadurch, dass es halt beide relative Big Men sind, beziehungsweise mehr über Power als über Agilität gehen. Ja, technische Wrestler sind es. Genau, nicht. Ja, das erwähnen. Wobei Danny Jones schon im Ambition war. Stimmt. Aber auch das ist nicht zwangsweise technisch. Nicht wirklich. ja, doch, viel hast schon auch einige, die über Technik versuchen. Ja, stimmt natürlich. Komm, jetzt tu nicht so, als wären im Ambition nur harte. Nein, ist okay. Nee, aber die Greedy Souls war doch wichtig, dass die recht weit kommen im Turnier, damit du halt von der auf der linken Turnierseite waren die, ne? Dass du da ja ein vernünftiges Heal-Team recht weit hast. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Also ich habe noch nichts von denen vorher gesehen. Die haben mir im Ring sehr gut gefallen. Mhm. Und die haben einen super coolen Finisher, fand ich, der durchaus, dieser Katapult Black Hole Slam, ich meine, Katapult ist immer, Black Holster, ja. ja, ist immer so eine Sache, wenn man sich mal überlegt, okay, wie realistisch ist so ein Katapult? Absolut null. Aber er sieht cool aus, er hat Impact und der funktioniert. Also, mir haben die beiden Spaß gemacht über das gesamte Wochenende und ich glaube, das ist das Wichtigste, das Match, ja. Ich glaube, da sprechen wir ganz am Ende nochmal drüber, über die gesamten Turniermatches und wie viel man davon in Erinnerung behält. Weiß davon auch nicht mehr viel. Ja, das ist nämlich das Problem, weil es einfach so viele Matches, so viele Turniermatches waren, dass die einfach, dass das alles zu so einer großen Reihenmasse verschwimmt, leider. Was auch zur Breimasse verschwommen ist, war der Kopf von Axel Tischer nach der Niederlage gegen The Grind. Denn das ist mir in Erinnerung geblieben. Nick Schreier konnte Tischer tatsächlich pinnen nach einem Canadian Destroyer und der sah wirklich gut aus. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass Tischer hier den Pinfall nimmt. Aber Nick Schreier scheint ja eh jemand zu sein, auf dem man große Stücke hält. Und The Grind, ja, setzte sich dann durch und kam ins Halbfinale. Hier also das Heel-Team früh ausgeschieden. Ja, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ehrlich gesagt, wer was du da getippt hattest. Ich glaube, da Ich waren wir glaube, wir hatten beide. beide auf Grind. Ja, ich habe es hier gerade nochmal offen. Ja, wir hatten beide auf The Grind getippt. Genau, beide auch auf die Greedy Souls. Also hier, Julian, wir beide noch. Zumindest im Tech-Team-Turnier gleich auf. Na Gott sei Dank. Das sollte sich an der Tag 2 ändern, denn der Planet Gojira trat an gegen die von dir getippten Turniersieger, die Hype Dogs. Und das meinte ich zum Beispiel mit deinen Tipps waren absolut sinnlos, weil die Tag Team Champions werden hier nicht in Runde 1 ausscheiden gegen ein Team, was absolut unbekannt ist im WXW-Kosmos. Es hätte passieren können, wenn man da irgendwie was draus machen will. Ja, wäre 30er ausgerutscht oder so und hätte einen Shoot-Count gegeben, dann hätte es passieren können vielleicht. Ja, gut, also ich sag mal, ich habe es dummerweise in zwei Turnieren getippt, dass die Champions in Runde 1 rausfliegen und dann wer anders gewinnt. Hätte ich das in einem getippt, hätte ich mich nur irgendwie verteidigen können, aber so war es wirklich doof getippt. Das ist schon richtig, ja. Also das zumindest fand ich sehr eindeutig vorher, du nicht, aber Planet Kushira, ja, hat sich hier durchsetzen können. Also im Halbfinale gegen den Grind, das war das erste Tag Team Turnier, im zweiten dann Violence is Forever gegen die Guyasch-Brüder. Ja, und hier waren wir wieder beide auf Seiten von Violence is Forever, dafür die Guyasch-Brüder einfach ein Team, was nicht etabliert genug ist. Sie standen dann ja auch noch, wir haben schon drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr in welcher Nebenshow. Ob We Love Wrestling oder die Nachtshow, keine Ahnung. Ich glaube, We Love Wrestling war es. Ja, Violence is Forever. Sehr aktiv über das Wochenende konnten sich durchsetzen. Also ins Halbfinale. Eins der beiden Matches, auf die du noch in irgendeiner Form eingehen möchtest, weil das sind wieder so zwei Matches, die da waren. Nee, ich glaube, soweit ist damit. Also ich fand, Violence is Forever gegen die Guyasch-Brüder fand, hat mir sehr gut gefallen. Also hat mir gut gefallen, ist mir zumindest in Erinnerung geblieben. Das ist ja schon mal Viel schon mal wert. voll viel wert bei der Menge, genau. Ja, ansonsten muss man mal gucken, wenn es heißt, die Hype Dogs sind so das nächste große französischsprachige, was Europa sehen wird, wo es dann jetzt dahin geht mit den beiden. Da hat man meiner Meinung nach im Shortcut auch ein bisschen sehr viel angedeutet für das, was dann hier im Endeffekt passiert ist. Hat man denn da angedeutet? Ja, da sind die beiden Teams, also Planet Gojira und die Hype Dogs, ja schon Ach so. aneinander geraten. Die Hype Dogs haben den kompletten Planet Gojira rausgeworfen. Na, deswegen hat man da schon eine Grundlage für dieses Turniermatch gelegt. Aber ja, ein bisschen wenig Ergebnis. Zumindest eine kleine Story auf dem Weg ins Turnier. Ja, genau. Es gab es ja dann auch im Shotgun Vlog. Da hat sich ja der Planet Coaching auch ein bisschen geäußert. Da ging es noch nicht so wirklich um die Hype Dogs, aber ich meine, gibt ja auch erstmal zwei andere Teams, die da, glaube ich, dem Planet Gojira erstmal im Weg stehen. Aber dazu später mehr. Wir kommen zum Halbfinale. Greedy Souls konnten sich durchsetzen gegen Violence is Forever. Auch das hatten wir beide getippt, einfach weil es hier das einzige Heal-Team ist. Also, ja, Greedy Souls konnten sich durchsetzen, ins Finale einziehen. Ja, Kevin Koo wurde gepinnt durch Danny Jones und damit der erste Finalteilnehmer, der feststand. Auch wieder ein sehr stabiles Match. Auch das, es zog sich irgendwie so durch. Ich finde, Violence is Forever ist so ab der zweiten Hälfte ihrer Matches erst so richtig warm geworden. Davor war es immer so ein bisschen Abstimmung. Oder habe ich das falsch gesehen? Hätte ich jetzt nicht so benennen können, aber jetzt, wo du es sagst, ja, tatsächlich. Also, als wäre die so ein bisschen jetlaggt gewesen und dann erst später so wach geworden. 5 Minuten Jetlag, aber dann voll da. Ja, ja. Nein, aber ich glaube, die habt ihr jetzt auch das erste Mal live gesehen in der Halle und die haben mir insgesamt super cool gefallen. Die haben eine coole Ausstrahlung. Also, der Papa Dominik und sein Sohn, den er mal vorschickt zum ein bisschen kloppen und wenn es nicht reicht, dann kommt Papa rein und regelt dann. Ja, das wirkt also echt so, ja, das war schon lustig. Aber die haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, bei der Real of Wrestling Show oder so hat er dann tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Aber die beiden machen super viel Spaß. Also ja, ich fand die auch. Die waren jetzt cool. Zum zweiten Mal auch im Tag Team Turnier. Sehr unterhaltsames Team, ja, definitiv. Ja. Gab da noch eine Promo? Ja, Nick Schreier, der irgendwie komplett verkartet noch auf der Couch hing und Lawrence Roman hat dann Robert Dreisgard den Vorwurf gemacht. Nicht zu vergessen davor, also wir reden hier gerade von der Samstagmittagshow. In der Freitagnacht gab es ja noch das Match der Dudleys, also Dudleys in Anführungsstrichen, wo der Planet Kutiria mit Schreier zusammen angetreten ist und Lawrence Roman hat halt dann Dreisker den Vorwurf gemacht, er hätte halt dreckige Tricks eingesetzt, damit halt Schreier bei der Extreme Wrestling Party dabei ist und sich danach abschießt und so. Und die beiden traten ja dann auch, ich glaube, im Main Event, stimmt gar nicht, Main Event war das Titelmatch, aber im Co-Main Event traten die dann gegeneinander an. Grind, also gegen den Planet Gojira. Und nicht ganz sauber fand dann der Grind, denn Lawrence Roman hat das Bein oder die Beine von Dreisker festgehalten, sodass er nicht mehr auskicken konnte, als er von Schreier gepinnt wurde. Also damit das Aus des Planet Gojira im Halbfinale. Genau das Finale, was ich getippt hatte, Greedy Souls gegen The Grind. Ja, ja, müssen wir noch rein. Gerne, gerne. Ein bisschen Salz noch in die Wunde. Ja, ja. auf jeden Fall hier dann auch die Story aufgebaut zwischen dem Grind und Planet Gojira. Und ich meine, dass die beiden jetzt auch, ja, in Bielefeld schon, kommen wir gleich auch nochmal zu, 18. Oktober in Bielefeld, wo wir beide auch vor Ort sein werden, by the way. Werden die beiden Teams auch was miteinander zu tun haben? Werden die beiden auch aufeinandertreffen? Das wollte ich eigentlich sagen. Und zwar direkt um die Titel. Ja, an der Stelle vielleicht einmal zu dem, oder erst zu dem Segment im Backstage-Bereich mit dem verkaterten Nick Schreier und Lawrence Roman, der dann Planet Gojira da die Standpauke hält. Von solchen Segmenten hätte ich mir ehrlicherweise ein bisschen mehr gewünscht, das Wochenende verteilt. Einfach so. Ich meine, bei den beiden Teams ist es jetzt ja schon ein bisschen länger so, dass die so immer mal wieder aneinander anecken. Aber es ist einfach so viel cooler, wenn zumindest, und wenn es eine oberflächliche Story ist, ne, einfach so diese, wir haben ein Problem mit euch deshalb und deswegen klären wir es im Ring und wir stehen ja zufälligerweise. Du hast mich angerempelt, pass auf, dir vermaul. Ja, das reicht ja schon. Das hätte mir absolut gereicht bei manchen Sachen. Also du davon, hast mir die Sporttasche gepinkelt, die mache ich für dich. Sowas in die Richtung. Das hätte mir so viel besser gefallen als 1000 Turniermatches, wovon keins so eine wirkliche Geschichte erzählt, sondern einfach nur da ist, weil es ein Turnier ist. Ja. Also Turniermatches sind spaßig, aber man kann es, wie du sagst, halt auch auflockern. Also indem man, gerade bei Leuten, die man halt nicht gut kennt, also gerade wie du sagst, Grind und Planet Gojira, die hätten es gar nicht unbedingt gebraucht. Da wäre es mir bei anderen Matches halt viel lieber gewesen. So, weiß nicht, Violence is Forever gegen Greedy Souls, hätte man ja locker nur mal Backstage was machen können. So, irgendeine Kleinigkeit, wodurch man einfach ein bisschen investierter ist. Warum hasse ich jetzt die Greedy... man hat sie Greedy Assholes genannt, weil die beiden halt auch sich als Heels so ein bisschen etabliert haben. Aber man hat sie eigentlich nur gehasst, weil man sie hassen sollte. So, und nicht, weil... Ne, man hätte auch eine kleine Geschichte nochmal dazu erzählen können. Und wenn man einfach nur sieht, dass die Backstage, keine Ahnung, Kevin Kuh, was weiß ich, die Stiefel klauen und der die erst so spät findet und sich die am Ring noch binden muss. Was weiß ich, also irgendeine Kleinigkeit so. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ja, genau. Einfach solche kleinen Segmente, die halt, wie gesagt, müssen nicht viel Tiefe haben, aber einfach so, dass man so ein bisschen, wie du schon sagst, investiert in das Match ist, einfach so ein bisschen mehr Begründung für dieses Match auch gibt. Es hätte so viel aufgelockert, es hätte so viel, jetzt nicht direkt spannender gemacht, aber schon irgendwo ein bisschen mehr Spannung reingebracht, dass man halt sagt, okay, ich möchte, dass die gewinnen, weil die sind doof, weil die haben das und das gemacht. Ja. Es hat leider überall gefehlt, bis auf da in dem Fall jetzt. Ja. Und da hat es mir gut gefallen, deswegen mehr davon. Ja, voll. Einfach ja. mehr davon, auch an solchen, wenn du wirklich schon 3 Turniere machst, dann mach mehr von solchen kleinen Skits, Backstage-Segmenten, was auch immer. Ja. Ja, dann springen wir direkt zum Finale, würde ich sagen. Ich glaube, viel mehr war jetzt auch sonst nicht. Glaube ich, keine Promo oder sonst irgendwas mehr oder Segment. Also gab es das Finale der Greedy Souls gegen den Grind. Und das war ein fantastisch erzähltes Match, muss ich sagen. Das haben sie gut gemacht, weil der Grind ist ja eigentlich so eine, wir geben niemals auf, blablabla. Aber die Greedy Souls haben hier halt sehr systematisch halt erst Lawrence Roman ins Publikum geworfen, da richtig malträtiert, sodass er einfach nicht mehr auf die Beine kam. Und dann hatte Nick Schreier einfach im 2 gegen 1 keine Chance mehr und verlor dann. Ja, Pinfall durch Danny Jones nach dem Soul Destroyer. Das hat mir, so wie sie es erzählt haben, wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ja, nicht nur, weil ich die richtigen Siegel getippt hatte und die beiden Jungs interviewt habe, sondern weil es einfach, ich fand es großartig erzählt. Ja, das ist auch wieder der Punkt Story, beziehungsweise in dem Fall jetzt Match-Story, gibt einfach so viel Mehrwert da rein in diese Matches, in diese große Menge von Matches. Deswegen das Match, da war ich auch sehr investiert. Das hat auch echt Bock gemacht. Auch, ich glaube, vor dem Finish gab es noch irgendwie recht viel mit Exposed Turnbuckles, was die Greedy Souls ausgenutzt haben, weil der Ref draußen war, sich um Lawrence Roman gekümmert hat. Boah, das kann sein, das weiß ich nicht mehr Und da haben sie dann Nick hundertprozentig. Schreier damit fertig gemacht. Ja. Aber es war gut gemacht. Also erst den Absolut. einen und dann den anderen und ja. Ja, ne, wie du schon sagst, The Grind geben niemals auf, aber wenn die Greedy Souls da super raffiniert rangehen, erst den einen rausnehmen, Ja. draußen vermöbeln, dann den anderen im Ring, wenn der Ref nicht hinguckt, mit unfairen Aktionen quasi in die Knie zwingen und dann abfertigen. Perfekt erzählte Story. Also gegen ein Team, das niemals aufgibt, trennen die beiden, machst du fertig und dann hast du den Sieg. Ja. 1-A. Und wir haben jetzt zwei Herausforderer tatsächlich auf die Tag Team Titel dadurch. Das hat der Shotgun Milok ja ein bisschen ergeben. Die Greedy Souls haben es gesagt, sie möchten die Titel haben. Der Grind hat die Titelträger besiegt. Das Match, wie gesagt, in Bielefeld. Ich weiß gar nicht, ob die Greedy Souls, ich weiß gar nicht, ob die ja gesagt haben, in Frankfurt oder in Hamburg oder so. Irgendwas habe ich da im Kopf, krieg's aber nicht mehr hundertprozentig auf die Reihe. Ich meine, die hätten auch gesagt, dass sie irgendwo auf die Titelträger warten, aber. Nagelt mich da jetzt nicht fest. Vielleicht vertue ich mich da gerade auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du es im Kopf Würde ich dir hast. tatsächlich gerade nicht aushelfen. Ich habe es auch eher im Kopf gehabt, als wir warten auf euch, aber ich hatte jetzt kein Datum oder keinen Ort in Erinnerung. Also die Greedy Souls sind auf jeden Fall für die beiden Hamburg-Shows angekündigt. Deswegen könnte ich Okay. mir vorstellen, Dass wir das im Kino sehen könnten. dass wir das eventuell im Kino sehen könnten, genau. Für alle anderen sind sie jetzt noch nicht. Also für Frankfurt sind sie nicht angekündigt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es dann in Hamburg den Title Shot gibt. Auf jeden Fall sind sie für Gotha, Magdeburg, Limbach, Oberfrohna, Leipzig und die beiden Hamburg-Shows angekündigt. So. So viel zu den Tech-Team-Turnier. Ich würde sagen, wir machen jetzt Femme Fatale. Dann gehen wir auf die Matches ein, die außerhalb der Turniere waren. Und dann machen wir König der Catcher. Ja, machen wir so. Let's Okay. go. Also, Show 1. Dann schauen wir mal. Was war denn nochmal das erste Match? Ach ja, Leila Hirsch gegen Baby Allison. Und ja, du hast auf Baby Allison getippt. Ich auf die Siegerin. Leila Hirsch konnte sich nach Ja. gut 6 Minuten durchsetzen. Ja, man lässt eine Leila Hirsch nicht einfliegen und dann gegen Baby Allison ausscheiden. Ja, ich kann Baby Allison einfach nicht durchschauen. Also lange Zeit weg, kommt zurück, verliert im Turnier die erste Runde. Ist immer mal wieder langfristig weg, dann kommt sie zurück, man denkt, die kriegt irgendwie mal einen Push und dann verschwindet sie doch wieder. Ich werde nicht schlau draus, bin ich ganz Nee, ehrlich. also vielleicht wollte man einfach fürs Turnier noch, ich sag jetzt mal, eine Einheimische haben, weißt du? Also, dass man, also wenn du halt überlegst, wir hatten Sapphire Reed, Layla Hirsch, wir hatten Becca, wir hatten Orchi, Anita Vaughn und Emerson Jane, die hatten ja Ja. schon 6 Fly-In-Damen. So, du hast ja dann nur Stephanie Mays, weil Jane Nero ist verletzt. So, und dann wird es halt eng. So, du hättest nochmal eine komplette, ne? Es gibt ja zumindest bei der GWF auch einige Frauen. Aber das ist natürlich auch eine gewisse Wundertüte. So weiß ich nicht. Und bei Baby Allison weißt du zumindest, was du hast. Ich tippe mal, dass man gesagt hat: Komm, du machst Femme Fatale, wir bringen dich vorher beim Shortcut wieder, da kannst du nur eine Promo halten und dann ist er erstmal wieder gut. Ja, das kann gut sein. Weil sie war, glaube ich, ja auch nur in dem einen Match, oder? Die hatte sonst an Die, dem Wochenende nichts anderes, ne? nix, ne? Nee, gar nichts. Er hat auch nicht mehr irgendwie gesehen oder so. Also, ja. Also, ich glaube, dass es das war, Ich glaube, dass man Shotgun gesagt Milok war hat: es jetzt auch nicht mehr drin, ne? Oder? Ne, ich hab's, meine auch nicht. Ich glaube, man hat einfach gesagt so, ey, komm hier, du machst Shortcut, kurze Promo, wir brauchen noch eine zweite zumindest, weil sonst hast du ja wirklich nur Fly-Ins drin. Ja, ich meine, das ist so ein bisschen auch das Spiegelbild von der WXW Women's Division im Moment, die halt wirklich, wirklich brach liegt. Ja, momentan, davon reden wir eigentlich in verschiedensten Kombinationen. In dem Podcast, den es vor uns irgendwann mal gab, haben wir da schon drüber gesprochen. Also das ist ja ein Problem, was es seit vielen Jahren gibt, weswegen es den Titel ja auch nicht mehr gibt und so weiter und so fort. Was halt in diesem Fünf-Fatal-Turnier halt nochmal sehr viel deutlicher wurde, da es eben, ja, da eben die Frauen... Also es war gut besetzt, aber nur mit Fly-Ins. Ne? Ja, genau, das ist halt das Problem. Wenn du die Fly-Ins rausrechnest, hast du eine Stephanie Mays gehabt. Und eine Baby Allison. Und eine verletzte Jane Nero. Ja, ja, also eigentlich hast du vor allem Stephanie Mays gehabt, auf die man ja zumindest setzt. Ja, ja, es hat nochmal eindeutig gezeigt, glaube ich, dass Baby Allison keine glänzende Zukunft bei der WXW haben wird. Würde ich ja, so. Eine Women's Division existiert nicht. Ja, nee, das ist absolut so. Deswegen gibt es ja auch, also die gibt es ja auch original nicht mehr. Also es gibt ja keinen Titel, das ist ja, ne, wenn die antreten, dann halt Intergender. Ja, ist halt wirklich schade, wenn du mal überlegst, wo die WXW Women's Division mal war. Du hattest damals Leute wie Killer Kelly dabei, du hattest einen Toni Storm, die regelmäßig da war. Du hattest gut in der Zeit auch noch eine Mascha Slamovic. Du hattest super viele, jetzt nicht nur aus Deutschland, sondern auch generell aus Kontinentaleuropa und wahrscheinlich auch UK, wirklich auch heute große Namen da und regelmäßig und mit da. Mit Leuten aus dem UK könntest du die Division ja auch wieder aufbauen, aber ja, ist halt die Frage, lohnt sich das? Also jetzt mal rein aus auch aus finanzieller Sicht. Ja, das ist halt die Frage. Ich finde den Punkt von The Rob gerade sehr gut. Die Women's Division existierte bis 2020, bis zur Pandemie. Das ist, ja, ich glaube, die Pandemie war wirklich so ein bisschen der Killer-Moment für die WXW Women's Division. Weil ich meine, viele der Namen, die du halt genannt hast, sind, ne, also Killer Kelly, Mascha Slamovic, gut, da muss man gucken, wie es mit der überhaupt weitergeht, aber beide bei TNA. Toni Storm, den Sprung zum, ja, weiblichen Topstar bei AEW geschafft, so. Ja. Es ist halt die Frage, gibt es diese Leute noch? Wie gesagt, du kannst aus Kontinentaleuropa, also oder gerade aus dem UK, könntest du immer noch, da gibt es wahnsinnig viele gute Frauen, so, ne, allein die, die wir jetzt da hatten, Emerson Jane, Sapphire Reed. Stimmt, Amal gibt es auch immer noch, die ist auch noch aktiv. Also die gibt es ja auch noch. Wen gibt's? Amal. Amal. Genau. Ja gut, die war ja auch schon wieder da, hat ja auch wenig Reaktionen gezogen. Aber klar, die war direkt nach ihrem Aus bei NXT Europe ein paar Mal da. Ah, okay. Ja gut, das war auch schon wieder ein bisschen länger her, ne? Also die ist ja auch bei Wrestling Kult gegenüber da gewesen. Ja, aber wie gesagt, die hat auch jetzt nicht so die Reaktion gezogen. Also ich habe keinen Plan, ob sich... Ja, also ich glaube, die Möglichkeiten gäbe es und die Frauen zumindest über Europa gäbe es ja auch. Ne? Wenn ihr überlegt, absolut, so eine Alice Inc. war ja jetzt auch nicht verkehrt. Jetzt, also ne, weit davon entfernt, jetzt glaube ich, bald ein Topstar zu werden. Aber du hattest schon einige Damen, die wirklich okay waren. So, ne, wo du sicherlich eine Division drum aufbauen konntest. So, ich meine, du hast ja auch bei der GWF hier die... ach, wie heißt sie denn, die gegen Stephanie Mays dieses Hardcore-Match auch hatte? Also ich kenne nur den Namen Sultan Susu, der sagt mir jetzt noch was. Jessie J. war Jessie da auch da, genau. Nee, Jessie Jane. Nee, Jessie J. Jessie J, wollte ich sagen, Jessie J. Nicht Jessie Jane, sondern Jessie J, ja, so ja, ähnlich. Ja, die meinte ich, Jessie J, genau. Ich mein, die war ja einmal da. Genau, Calypso gibt's noch und... von der habe ich auch lange nichts mehr gehört. England Rio ist ja da auch noch unterwegs. Du hast noch eine Millie McKenzie, also, die du auch immer mal reinbringen ganz könntest. Ganz GWF kannst du ja gucken. Die haben ja, weiß ich nicht, die haben ja teilweise 5 gegen 5 Frauenmatches und die sind alle gut. Also die könntest du theoretisch alle dir holen. Ist nur die Frage, ob du einen Mehrwert davon hast. Ja, wenn jemand neuen aus Deutschland ausbringt, ja, wie gesagt, GWF hat ja auch ein paar. Also könntest du auch alle mal anfragen. So, ne? Also bei der GWF, die haben ja zumindest auch eine Mixed Tech Team Division. Ich glaube, dass die auch immer noch einen Women's Titel haben. Also da sind ja regelmäßig zumindest auch einige Frauen am Start. Hier Heartbreak, nicht Kid, aber ja, ich weiß, was du meinst. Die Lucy Heartbreak oder so, ich weiß nicht genau. Aber so gibt auf jeden Fall sicherlich was man da machen könnte. Ja, vielleicht legt man irgendwann wieder einen Fokus drauf, ich weiß es nicht, aber ja, mit den Damen, die du jetzt einsetzt, ist es halt auch wirklich schwierig, weil wenn Baby Allison so die ist, die du halt alle Jahre mal brauchst, wenn du dann doch mal jemanden aus Deutschland brauchst, ist es halt ein bisschen traurig. Ja, oder was der Rob da vorschlägt, Diana Tano, Amy Heartbreak. Und Amy Heartbreak. Danke. Diana Tano hat mir auch bei Heat sehr gut gefallen, ist glaube ich in Dortmund recht viel aktiv, auch bei Legion. Ja gut, aber ich meine, wenn sie zumindest schon mal bei Heat war, ist das ja vielleicht jemand, den man dann irgendwie zukünftig mal sieht. Aber man hat ja auch Raker aus Ungarn, vielleicht wird aus der ja auch mal was so, ne? Keine Ahnung. Vielleicht hat man dann ja mal wieder ein paar, wo man dann sagen könnte, komm, wir versuchen es dann doch nochmal. Momentan scheint das nicht der Fokus zu sein. Ja, ist da vielleicht die Definitiv. Frage, ob das auch das Ziel ist, der WXW nochmal Genau. stärker in die Women's Division zu investieren. Weil es ist natürlich, wenn die einmal so brach liegt, was Neues wieder aufzubauen und wieder zu pushen, halt auch schwierig. Also das erfordert ja schon Aufwand. Und nicht nur Aufwand, sondern auch Kosten. Ja, klar. Oder du hast halt Leute, die das mal fürs Outing machen, aber auch das wird sich irgendwann halt ändern. Naja, gut. Komm, wir gehen zum anderen Viertelfinale. Orschi gegen Becker. Da wusstest du beim Tippspiel natürlich auch noch nicht, wie cool Becker ist. Das ist richtig. Und hast auf Orschi getippt. Es sei dir verziehen, denn Orschi hat tatsächlich gewonnen. Na, Gott sei Dank. Also auf der Seite, ja, hatten wir beide auf Orschi getippt, die sich auch durchsetzen konnte. Ich sehe hier im Chat schon die ganzen Namen fliegen, die ich alle, Sultan Susu hast du gerade genannt, alle anderen kenne ich jetzt tatsächlich Die nicht. letzten beiden sagen wir jetzt auch eher weniger, aber ich glaube, der Konsens Es, ist in genau, Deutschland, es beziehungsweise gäbe in der Nähe, Möglichkeiten, gibt es genug Möglichkeiten. Man muss sie nur ergreifen und mal angehen, wenn man das denn möchte. genau. Ja, Orschi gewann auf jeden Fall gegen Becker nach der Glitterbomb. Ja, Orschi hat einen guten Eindruck gemacht, fand ich, dafür, dass man sie so lange nicht gesehen hat. Hat mir ganz gut gefallen. Ja, war so ein bisschen Oscar-Style, ne? Schreien und Schubsen. Die Ähnlichkeit war schon da. Das wäre, glaube ich, wenn sie wirklich Interesse hat, so als Wrestlerin weiterzukommen, das wäre, glaube ich, schon noch was, woran sie ein bisschen arbeiten sollte, Mimik, Gestik, wie auch immer. Aber rein so im Ring, auch so von der Dynamik her und so, hat sie mir wirklich gut gefallen. Ja, ich fand die auch wirklich beeindruckend. Die hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand, von ihrer Statur war sie ja doch so ein bisschen, also jetzt nicht gigantisch, jetzt nicht massiv. Aber die war ja schon ein bisschen größer und muskulöser als Becker und dafür wirkte Orschi dann jetzt doch ein bisschen in diesen Heel-Dominanzphasen ein bisschen sehr unterlegen, war so mein Empfinden während des Matches. Aber die hat trotzdem Spaß gemacht, auch über die ganzen anderen Matches verteilt. Habe ich gerne gesehen, auch, ne, auch hier gerne öfter. Und ja, tut weh zu sagen, zu Recht gewonnen. Hat sie auch nicht. Ja, sie hat halt Becker Feuerwehr. sie hat halt 2023 im März ihr letztes Match geworkt und dann dieses Jahr im Juni wieder angefangen und seitdem halt 10 Matches bestritten. Ja, war aber sogar in Amerika, sehe ich gerade, für 3 Matches, für JCW sogar, also GCW, BCW und MFPW. Das sagt mir jetzt beides nichts, aber ja, ansonsten halt viel in Ungarn. Sogar in Kroatien. Also sie scheint da gerade wieder ein bisschen, ich meine, immerhin seit Juni 10 Matches geworkt, ne? Also Ja, ist doch schon mal was. ja, also könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht wieder ein bisschen Blut geleckt hat. Hat halt erst 53 Matches gemacht. Ja gut, das muss dann mehr werden, das ist klar, aber damit, also du sammelst ja Erfahrung, indem du es öfter Ja. machst, also von daher Und ich meine, ist das eine du komplette sagst, sie ist Modeidee. 1,71, wird mit 70 Kilogramm geführt, aber das ist natürlich für ja, für eine Frau gerade bei der WXW schon eine beeindruckende Statur. Also wirkte sehr muskulös und durchtrainiert. Also Ja. machte es stand schon ein bisschen heraus. Also egal gegen wen sie da jetzt antrat. Ne? Anita Worn ist ja auch, macht ja auch immer einen recht stabilen Eindruck. Aber selbst die war ja gegen Orschi eher die kleinere, sage ich mal, vom Kreuz her. Ne, MFPW, nicht Nicht mehr Beef. LPW. Monster Factory Pro Ja, Wrestling. Monster Factory Pro, ich habe es gerade nachgeguckt, aus Paulsboro, New Jersey. Ja, also sagt mir überhaupt nichts. Kann man sich aber auf YouTube angucken, die Show. Will jetzt gar keine Werbung machen für welche anderen Ligen, aber es scheint es zu geben. Genau, ja, die beiden Halbfinals standen dann fest. Wir suchten die Gegnerin und die Gegnerin von Leila Hirsch wurde, wie von mir vorhergesagt, von dir leider, leider nicht. Sapphire Reed, du warst eher Tja. bei Stephanie Mays. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, dass man beide Damen aus Deutschland so früh ausscheiden lässt, ist irgendwie auch. Ja, also ich habe Ja. so getippt, aber irgendwie überrascht es mich. Ja, es spricht wieder nicht für die Women's Division, muss man sagen, dass die beiden so früh rausfliegen. Eine Stephanie Mays hätte ich durchaus auch weitergesehen. Ich glaube, die kriegst du auch. Also, ich glaube, eine Sapphire Reed wirst du jetzt auch häufiger einfliegen. Aber eine Stephanie Mays wirst du deutlich einfacher bekommen zu einer WXW-Show als eine Sapphire Reed, die ja doch im UK dann doch ein bisschen mehr Verpflichtungen, ein paar mehr hat. Und halt auch eingeflogen, also jetzt nicht die große Investition wie aus Japan oder USA, Aber ist halt dann doch ein bisschen aufwendiger als ein Stephanie Mays, die mal eben aus Wir Hamburg können ja einen rumkommt. Eurotrain nehmen. Ja, zum Beispiel ist er dann nun länger unterwegs. Geht. So viel länger ist auch nicht. Oder mit dem Flixbus. Ja, das ist schon länger. Ungefähr 16 Stunden kann ich aus Erfahrung sprechen. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, mich jetzt bei Baby Alice dann im Nachhinein nicht so sehr überrascht, wie bei Stephanie Mays dann doch schon sehr, weil die habe ich deutlich weiter gesehen. Die Frage ist halt, wen lässt du dann früher ausscheiden? Also wenn du auf Sapphire Reed setzen willst, eine Orchi zurückholst, eine Layla Hirsch einfliegst, bleibt ja fast nur Nita Vaughn, aber die stand ja sogar im Finale. Tausch Stephanie Mays und macht keinen Unterschied. Ja, Also ich gebe dir recht, aber wenn ich mir so die Namen durchgucke, wenn du die halt alles ranholst, ist halt, also weiß nicht, eine Hirsch hätte ich, eine Layla Hirsch, die hole ich mir und natürlich lasse ich die mindestens zwei Matches worken. Wenn ich auf einen Sapphire Reed setze, lasse ich die nicht in dem ersten Einzelmatch rausfliegen. So, Anita Born hätte man machen können, die hat letztes Jahr gewonnen. Aber dann wäre natürlich die Story, die du danach erzählt hast, irgendwie auch ja, nicht mehr klar. so cool gewesen. Und auch Oder eine eine Orchi nach dem weniger. Comeback lässt du auch nicht sofort rausfliegen. Also eigentlich ist echt schwer gewesen, finde ich. Ja, vielleicht hätte man sich da an der Stelle vielleicht einen Fly-In sparen Ja, können. das Beispielsweise stimmt. eine, ja, weiß ich nicht. Layla Hirsch wäre zwar schade gewesen, weil die auch Spaß gemacht hat, aber in dem Fall. Ist halt auch die Frage, die macht Spaß, aber verkauft ihn Ticket. Also Ja. ist wirklich die Frage, weiß ich nicht. Naja. Schwierig zu sagen. Gut, Sapphire Reed auf jeden Fall im Halbfinale. Ihr folgte dann Enita Vaughn. Damit hatten wir ja auf der rechten Seite des Turnierbaums waren wir uns ja einig und hatten dementsprechend das auch beide richtig getippt. Auf der linken Seite lagst du bei beiden falsch. Naja, wenn schon, dann komplett. Ich hatte zumindest beide Halbfinals richtig. Ja, genau, hatten dann, also die Halbfinals, ich weiß nicht, die Matches waren in Ordnung. Ich fand den Finisher von Seth Reed sehr cool, so ein Running Headbutt, also eigentlich so ein Flying Headbutt vielmehr, ne, Warhead. Wie sich da komplett mit allem, was er hat, quasi in diesen Ja. speerartigen Kopfstoß reinwirft, Ja, das sieht der schon sah sehr, schon sehr cool cool aus. aus. Ja. Und Nita Vaughn konnte halt die, ja, Schottin Emma St. Jane, oder wird aus dem Königreich von Elba angekündigt, konnte halt gegen Emma St. Jane dann gewinnen. Ich glaube, die war eh mehr für ihren Auftritt bei der Hardcore-Wrestling-Show da. Ich glaube, Emma St. Jane war dann ja eher ein Filler für das Femme Fatale damit, also Anita Vaughn gegen Orchi. Siehst du, die hätte Ja. dann auch nicht unbedingt ein Turnier gebraucht. Gut, aber da sie eh Ja, rausgeflogen wäre ist, auch hätte das raus. Na Stephanie gut, Mays kein jetzt nichts Unterschied. Stimmt. genutzt. Nehme ich zurück. Gut. Aber klar, du hättest dann stattdessen Amy Heartbreak oder so bucken können. Naja. Heartbreak gab es dann auf jeden Fall für alle Fans von Orchi. Denn die verlor im Halbfinale gegen Anita Vaughn. Da lagen wir beide falsch tatsächlich. Wir hatten beide Orchi. Ich glaube, da hast du aber mehr auf mich vertraut. Du Weil du bist kannst schuld. Orchi ja gar nicht. Also ich bin schuld, dass du da falsch getippt Jetzt hast wird das irgendwie. Tippspiel manipuliert durch deinen falschen Input hier. Unglaublich. Skandal. Im Sperrbezirk. In Oberhausen. Ach so, na gut. Ja, Orchi auf jeden Fall im Finale. Auch ein Match, was. Orchi nicht im Finale. Anita Vaughn im Finale gegen Orchi, so rum. Ja, Anita Vaughn Sit-Out Powerbomb sah echt cool aus. Also ich kannte den Finisher so nicht. Hat Ja, mir gut den. gefallen. Okay, da bin ich tatsächlich ganz komplett gegenteilig. Also den hat sie ja schon einige Male gezeigt. Echt? Ja, Als auch, Finisher auch? ja, auch als Finisher schon. Ach, krass. Aber ich bin immer noch kein Fan davon, weil es einfach, also eine Powerbomb ist cool, aber irgendwie in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so Finisher-würdig, wenn du Ja weißt, gut, was ich aber was ist meine. heutzutage noch Finisher Ja, würdig? das ist natürlich die andere Frage, aber ich bin kein Fan von Powerbombs als Finisher. Ich schon. Das Liebe ist dann Powerbomb. So einfach auch eine richtig gute Geschmackssache. Powerbomb, die knallt, kann auch gerne ein Finisher sein. Geschmackssache ist okay. Ja. Dann hatten wir natürlich Hyperactive dann im Finale. Dan Sapphire Reed schaltete Layla Hirsch aus mit einem Second Robo Head, weil, glaube ich, gegen Layla Hirsch ein einfacher nicht reicht. Ich bin mir da relativ unsicher. War für mich auch ein sehr offenes Match, auch wenn ich auf Sapphire Reed getippt hatte. Ja, aber andersrum, Layla Hirsch gegen Anita wäre mir zu offensichtlich gewesen, weil ja, dass Layla Hirsch regelmäßig da ist. fand ich relativ ausgeschlossen. Deswegen ein Finale, was natürlich dann in der Konstellation absolut Sinn ergab, oder? Absolut, also spätestens als dann eben Sapphire Reed, als Anita Wall gewonnen hat, hätte man für die Spannung hier auch kein anderes Ergebnis machen dürfen. Also ja, das ergibt schon durchaus Sinn. Ja, die beiden hatten dann, glaube ich, auch noch, zumindest in irgendeinem Videopaket, haben sie dann gesagt, ja, wir müssen unsere Freundschaft jetzt ruhen lassen für das eine Match. Und ja, gab dann noch das Finale, hat Sapphire Reed gewonnen, also auch die Siegerin des Turniers, hatte ich richtig vorher gesagt. fantastisch. Du nicht übrigens. Danke. Aber du hast auch keinen Finalteilnehmer. Richtig, danke. Keine Finalteilnehmerin, Entschuldigung. Ja, auch da kam wieder der Wall zum Eisen. Und ich finde, die haben es ja ganz gut geworkt. So erstmal eine Hand gegeben, aber ich finde, die Spannungen bauten sich dann schon etwas auf durchs Match, auch wenn Anita Vaughn am Ende dann Sapphire direkt gratuliert hat. Und ne, man hat jetzt da nicht irgendwie, wäre auch Quatsch gewesen, die beiden sind noch nicht mehr etabliert. Warum sollte man da irgendwie, ne, irgendeinen Turn bringen? Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass beide so den Sieg wollten. Und es war jetzt so, wir hauen uns jetzt schon eine Viertelstunde lang mal auf die Fresse, auch wenn wir danach uns wieder die Hand geben können. Ja, du hast da natürlich sehr viel Vertrauen reingesetzt, dass die Overness von Anita Vaughn so ein bisschen auf Sapphire Reed abfärbt. Das hat aber auch gut funktioniert, muss man sagen. Also von daher Risiko eingegangen und belohnt worden dafür. Ja, die haben aber auch beide ich glaube beim Extreme-Abend wurden sie auch angekündigt mit einem Gewicht von, ich glaube, 200 Monster-Energy-Dosen oder sowas. Also die haben auch eine Energie, die sie jedes Mal ausstrahlen. Das ist ja crazy. Da bist du, selbst wenn du kurz vorm Einschlafen bist, bist du wieder hellwach. Ja, also von der Match-Story fand ich es auch cool, wie du gerade schon sagtest. Erst freundschaftlich, dann kompetitiv, dann wollen sie beide den Sieg. Und die eine will es halt ein bisschen mehr. Und das hat super funktioniert. Ja, und wenn es der Anfang davon ist, dass man mit Sapphire Reed mal wieder ein neues Gesicht in der WXW sieht, auch bei den Damen, dann sehr, sehr gerne. Ja, im Shotgun-Vlog haben sie ja angekündigt, dass Sapphire Reed jetzt trotzdem nicht auf Singles-Titeljagd geht, sondern dass die beiden, ja, ich glaube auch zusammen auf Tag-Team-Jagd gehen werden. Wäre auch okay. Also ehrlicherweise, dadurch, dass man Sapphire Reed jetzt durch das Femme Fatale etabliert hat, und nicht direkt durchs Tag-Team-Turnier, kannst du ja beides mit denen machen. Ne? Dadurch, dass sie halt eben schon ein etabliertes Tag-Team sind, können sie in die Tag-Team-Division gehen. Dadurch, dass sie auch als Singles-Wrestlerin aktiv an dem Wochenende waren und Sapphire Reed direkt beim ersten Versuch das Turnier gewonnen hat, kannst du beide auch weiter in den Singles-Matches booken. Also je nachdem, wie du es gerade brauchst, kannst du beides machen. Das ist ja wirklich alle Optionen offen. Ja, absolut. Ups, sorry. Ja, also Sephiroth hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, ich kannte sie auch ein bisschen schon von RevPro, also ich wusste schon ein bisschen, was da auf uns zukommt. Deswegen habe ich sie halt auch als Turniersiegerin getippt, weil ich einfach gehofft habe, vielleicht auch, dass die WXW ein bisschen mehr mit ihr vorhat. Ich finde, die macht einfach wahnsinnig viel Spaß, genauso wie es Anita Vaughn macht. Und ob man die beiden jetzt zusammen sieht oder vielleicht auch mal im Singles-Bereich, ne, man muss ja auch nicht immer beide booken, kann man aber sehr gerne. Ich glaube, das wird uns auch in Zukunft sehr viel Spaß machen. Ja. Gut. Dann machen wir weiter. Und zwar nicht direkt mit dem König der Catcher, sondern ich gehe gerade mal durch, was sonst noch so passiert ist. Ja, okay. Achso, wir hatten auch schon drei Ankündigungen für 16 Karat Gold über das Wochenende. Mhm. Und zwar namentlich Yamato von Dragon Gate, den kannte, glaube ich, aus dem Team gefühlt nur Claudio und vielleicht Jens. Grüße gehen raus. Also wir beide kannten den, glaube ich, nicht, oder? Nee, hat mir nichts gesagt und den Reaktionen in der Halle nach zu urteilen, auch sonst keine. In der Halle nicht wirklich bekannt. Ja, das hat sich dann am zweiten Abend. Die Reaktionen verdoppelten sich von 0 auf 0 mal 2. Denn am zweiten Abend wurde Chihiro Hashimoto angekündigt. Und da war ich überrascht, weil du sagtest, ach, die kenne ich, die habe ich schon mal gesehen. Lustigerweise, aber auch nur, weil sie mir bei Instagram mal vorgeschlagen wurde, weil es ein Team 200 Kilogramm war und das so ein Name war, wo ich dann einfach mal reinschauen musste. Und was ich gesehen habe, hat mir das tatsächlich gut gefallen. Also gerade sie, also ihre Tech-Team-Partnerin fand ich nicht so gut. Ich glaube, ihre Tech-Team-Partnerin war auch die, die mehr zu den 200 Kilogramm beigetragen hat. Was nicht immer negativ sein muss, aber in dem Fall fand ich schon. Aber sie hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Hm, okay. Naja. Haben wir jetzt in dem Fall auch nichts gesagt. Ich glaube auch in der Halle, ne, wie schon am Tag 1, relativ wenig Reaktionen. Ja. Aber der dritte Abend, Julian. Ja, da wurde es ein bisschen lauter, ne? Ja, AEW-Star, naja, noch nicht, aber ich glaube, frisch bei AEW unter Vertrag genommen, der Klon, Ares, der sich ja auch schon bei der WXW einen Namen gemacht hat, wird zurückkehren im nächsten März, März 2026, also Ares, der dritte Teilnehmer in der 20. Auflage schon des 16-Karat-Gold-Turniers. Ja, und da gab es schon Reaktionen, weil der hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch ein Name, der wird auf jeden Fall Tickets verkaufen. Bei den ersten beiden bin ich mir halt wieder unsicher. Wird wahrscheinlich ein paar Japaner mitbringen, ne? Wir haben ja immer beim Karat auch ein paar Leute, die aus Japan dann mit rüberkommen. Hm. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es dann wieder eine kleinere Reisegruppe gibt. Da aber Ares ist natürlich ein guter Name. Definitiv. Also Ares, ich glaube, die Reaktionen sprechender Bände, das war ja alles positiv. Ist auch einer, der hat mir sehr viel Spaß gemacht, als ich den gesehen habe. Also was mir da direkt in Erinnerung ist oder kommt, ist dieser merkwürdige Kipp-Up, den er macht, wo er seinen Oberkörper so ganz langsam nachzieht, so Matrix-artig. So direkt das Erste, was mir in den Kopf kommt. Aber ja, egal. Auf jeden Fall einer, der sehr viel Spaß gemacht hat bei den bisherigen Auftritten. Deswegen, da freue ich mich sehr drauf. Bei den anderen beiden kann ich halt nicht viel zu sagen, weil die mir beide nichts sagten. Und da weiß ich auch nicht, ob man sich damit einen großen Gefallen tut, dann solche Namen direkt als Erste mit anzukündigen. Das ist halt die Frage, ne? Ich weiß nicht, welche Reihenfolge da gut gewesen wäre, keine Ahnung. Ja. Ich weiß noch nicht, was schon feststeht. Das ist halt auch noch die Frage. Weil die, ne? Deutschen und so, die kannst du ja alle noch in Qualifier stecken, ne? Vielleicht war man da einfach nicht so weit, hat gesagt, komm, wir haben bisher, vielleicht hatte man ja auch nur die drei Namen und hat gesagt, komm, wir machen jetzt jeden Abend einen. Ja, das kann natürlich sein. Also ich meine, Ares als Highlight von den dreien so gesehen oder als den man am besten kennt für die besten Reaktionen an Tag 3, konsequent und logisch. Die anderen beiden, gut, wenn es die einzigen sind, die du sonst noch weißt, klar, dann kündigst du die halt auch vorher an. Ja. Dann richtig. Aber zumindest im Chat wurde sich schon ein Ticket gekauft. Wir haben unsere Tickets auch schon. Also ich sag mal, 10 Zuschauer haben sie dann schon mal sicher oder so. Da lohnt sich die Turbine alle eins doch. So, und Julian, apropos Japan. Der größte Scam, der hier aus Japan war. Nein, das ist aber meine Fresse, war das ein schlechter Main Event. Die Trakios de Japón, Tetsuya Naito und Bushi gewinnen gegen Metean und Rambo. Alle haben sich auf Naito gefreut. Ich muss ja sagen, ich bin jemand, der sich in Japan überhaupt nicht auskennt. Also Naito sagt mir was vom Namen, der war ja auch schon bei der einen oder anderen AEW-Show, alles gut. Also vom Namen her bekannt. Bushi hat mir jetzt nicht viel gesagt. Aber Bushi hat mir ganz gut gefallen. Aber Naito hat ja gar nichts gezeigt. Der hat noch nicht mal einen zweiten Gesichtsausdruck dabei gehabt. Der hat einen Gesichtsausdruck gehabt, der hat eigentlich die ganze Zeit ein bisschen Schock-Pikachu-Face gemacht. Und am Ende kam er dann rein, hat den Destino gezeigt und Rambo gepinnt. So ungefähr war es. Also, dann hat er halt noch sein Meet and Greet-Geld abgeschraubt und dann war er wieder weg. Es war, glaube ich, die am besten besuchte Show. Also, da kann man jetzt keinem was vorwerfen. Ich glaube, da hat die WXW mit dem Booking vielleicht noch was richtig gemacht, wenn wir Tickets verkauft haben, aber war schon enttäuscht von dem Match. Ja, wo fängt man da an? Metean und Rambo jetzt vielleicht nicht unbedingt die Gegner, die ich mir da gewünscht hätte. Auf der anderen Seite Naito mit seinen 43 Jahren, der ist körperlich schon längst drüber. Also in der Zeit, als ich New Japan geguckt habe, und das war noch deutlich vor Corona, da war er eins der Highlights, weil er einfach, ich sag mal, so einen unkonventionellen gegen den Trend, gegen die, was sagt man da, wie nennt man es? Einfach gegen das, wie es traditionell in Japan gegen läuft. Gegen das System! Ja, gegen das System, das ist, glaube ich, ganz gut. Also, er ist, glaube ich, auch der Erste gewesen, der den World Title damals respektlos behandelt hat, indem er ihn quasi über seinen Rücken hinweg in den Ring geworfen hat. Wohingegen alle anderen diesen Titel immer als das Schmuckstück und, ne, die Trophäe, die es halt ist, geschätzt haben. Und auch, ja, diese heiligen Arten, diese heiligen Aktionen, dieses Hinlegen und Posen, generell so dieses sehr, ja, einfach diesen, ich nenne es mal Anti-Stil, den er halt hat. Also nichts typisches Japanisches. Ja, einfach so das komplette Gegenteil davon. Das war damals so einfach sein Alleinstellungsmerkmal, sein Highlight, weshalb er halt auch so hoch gepusht wurde. Aber wie es gerade schon Daredevil im Chat auch schreibt, zum Ende bei New Japan, das habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen, körperlich am Ende. Gut, aber das ist ja auch das Ding, dass die ja ihre Turniere haben, wo die, weiß ich nicht, 14 Matches im Monat worken oder so. Genau. Das ist einfach auch eine andere. Und ja auch keine 5-6-7-Minuten-Dinger. Genau, ne? Also gerade die Topstars. So ja, die Topstars haben ja auch dann am Abend dann also immer eine Viertelstunde Minimum irgendwie. Ja, das ist natürlich körperlich sehr fordernd, also extrem fordernd, definitiv. Und mit 43 wirst du auch schon einige Turniere gemacht haben. Du wirst einige lange Matches, einige harte Matches. Auch vom Stil her ist Japan ja deutlich härter als der europäische, die europäische Gangart. Der ist körperlich durch. Man sieht es ihm an. Man sieht es an jedem Bump, den er nimmt, an jedem Gesichtsausdruck. Also an dem einen Gesichtsausdruck. ja, der ist deutlich drüber vor, sagen wir mal, hättest du den vor 10 Jahren reingebracht, hätte ich dir vorher gesagt, der zaubert dir ein Brett auf die Matte, da kann Meteran nicht mithalten. So haben die sich alle nicht viel getan. Ja, Naito ist schon abgefallen in dem Match. Ja, also allein, weil er nichts gemacht hat. Also, ja. Also Bushi war dagegen ja wirklich noch. Ja, das Match war ja auch in Ordnung. Besser unterwegs. Also, ja. Ich meine, Rambo hat auch tatsächlich fast schon Spaß gemacht an dem Wochenende. Also fand ich gar nicht so verkehrt. Ja, Meteran ist halt ein unfassbar langsamer Worker. ja, Bushi Naito hat, ja, also es war kein gutes Match. Also ich war sehr unterwältigt. Ja, gehe ich mit. Absolut. Naja. Also dadurch, dass halt, wie gesagt, ich habe die End-New Japan-Phase nicht mehr mitbekommen bei ihm, aber dadurch, dass halt schon so oft gesagt wurde, okay, der ist körperlich sehr durch, habe ich mich schon von meinen Erwartungshaltungen so ein bisschen verabschiedet vorher und ja, es ist besser so, als während der Show enttäuscht zu werden. Also ja, das war schön, die mal zu sehen. Ich glaube, dafür war es ganz nett für viele, die mal gesehen zu haben live, ne, und vielleicht auch das ein oder andere Autogramm oder Foto mitzunehmen. Ja, hat ja dann auch mal gut Geld gemacht, auf jeden Fall. Ja, die Schlange war durchaus voll. Ja. Show 3, Samstagabend, da gab es natürlich auch wieder viel Turnier-Action, einige Promos, die aber, glaube ich, vor allem im Zeichen des Turniers standen, hatten dann aber nach der Pause Six-Man-Tag-Team-Match, nicht Lucha Rules, aber auch da war Soltan wieder aktiv, hat auch gewonnen an der Seite der beiden Dragons, Drag Kid und Dragon Dia gegen Dieter Schwarz, der sich mit KXX da jetzt in so ein Tag-Team gefuchst hat. Aber eine Kombination, die mir sehr gut gefallen hat, KXX und Dieter Schwarz. So. Ja, hatten, in der Pre-Show, da gab es tatsächlich auch nochmal ein Pre-Show-Match, Becker gewann gegen Lil Mars. Ja, der einzige Sieg, glaube ich, von ihrem Wochenende wollen wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Genau, und Dragon Kid konnte Dieter Schwarz dann pinnen. Ja, war ein ordentliches Match, ich glaube, wie man es halt von einem Six-Man-Tag-Team-Match an so einem Wochenende erwarten kann. Ja, also schön Dragon Kid, Dragon Dia nochmal da eingesetzt. Punkt. Ja, ansonsten, ja, beim Karate ist es halt nochmal ein bisschen anders, weil es einfach diese Lucha-Rules ist und das ist halt deutlich. Und man gefühlt mehr Zeit hat. Genau, du hast dort mehr Zeit. Es ist nicht alles so gestaucht. Dadurch machst alles, also dadurch ist es einfach ein bisschen entzerrter. Du hast mehr Zeit für solche Sachen und nimmst solche Sachen mehr auch aktiver auch wahr. Ja, mehr Kopf, genau. Ja, ja. Finde ich auch. Ich hätte jetzt gar nicht mehr sagen können, dass das an dem Abend war irgendwie. Ja, naja. Es ist alles miteinander verschwommen tatsächlich auch. Ja. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass wir einen neuen Unified World Wrestling Champion haben. Peter Tihani konnte sein Comeback also krönen. Gegen den einen, den sie Manders nennen, ja, haben eine Match-Story erzählt, One Called Manders, der Beinprobleme hat, eine Beinverletzung. Tierney hat das ausgenutzt, natürlich, hat Stiefel ausgezogen und ich glaube den Socken dann auch und sich dann ganz dem Fuß, dem Knöchel und was weiß ich allem gewidmet. Da gab es einen Leglock und Manders musste tatsächlich unter Schmerzen aufgeben. Zuvor, ja, bei der Vorstellung hat sich Vorwerk den Titel von Manders geschnappt. Manders hat sich dann Vorwerk geschnappt und seine Lariat einmal vorgestellt. Dadurch war es dann tatsächlich in Anführungsstrichen ein faires Match. Ja, und Tierney konnte sich dann durchsetzen. Man hat also doch genau da weitergemacht, wo man vor einem Jahr aufgehört hat. Ja, also Manders hat ja danach noch angekündigt. Gehen wir gleich drauf ein. Das war in der nächsten Show. Genau, war bei der nächsten Show, genau deswegen. Ja, ich finde es einerseits gut, dass wir mit Tihani jetzt wieder jemanden haben, der auch regelmäßig bei, also Manders war ja auch regelmäßig bei den Shows. Tihani ist dann aber nochmal so ein bisschen mehr lokaler. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehst du damit hin, dass halt an Tag 4 dann auch nochmal ein bisschen, Show 4, nicht Tag 4, für sehr viel Chaos gesorgt, beziehungsweise sehr viel Unklarheit, wo es jetzt Richtung World Title hingeht. Da blicke ich auch immer noch nicht so durch. Kommen wir gleich auch nochmal zu, ja. Ja, bin ich mir sicher. Das Match selber und auch, dass es eine Match-Story hatte, ist mir wieder positiv aufgefallen. Ja, wie gesagt, bei anderen Turnier-Matches eher weniger. Hier Match-Story, der konzentriert sich aufs Bein von Manders, macht es konsequent, bringt ihn dadurch zur Aufgabe. Also besser hättest du es da nicht machen können. Aber trotzdem fand ich, hast du Manders über die Monate hinweg als so das unbesiegbare Biest so ein bisschen dargestellt und Tihani wirkt immer noch so ein bisschen, also jetzt nicht so hundertprozentig, aber so ein bisschen, als hätte er an der Seite von Vorwerk nicht viele Chancen. Ohne Vorwerk an seiner Seite viele Chancen, so meine ich's. Deswegen sah er hier für mich nicht so ebenbürtig aus, hatte ich einfach so das Feeling nicht. Trotzdem hat er den Großteil des Matches dominiert ohne Vorwerk. Ja, deswegen, das passt halt oder passte in dem Moment nicht wirklich für mich zusammen. Also. Ja, es ist, glaube ich, auch das, was also im Chat steht auch, ich halte von Tierney nach wie vor nichts. Da würde ich jetzt so in der Form nicht mitgehen, Nee, aber ich ihm auch nicht. fehlt schon noch was. Also er ist jetzt promotechnisch halt wirklich auf einem. Ich sag mal, da ist noch Steigerungspotenzial und da tut ihm halt ein Vorwerk an seiner Seite sehr gut. Natürlich. Also ich glaube nicht, dass man Tierney als ernstzunehmenden Heel wahrnehmen würde, hätte es diese Story letztes Jahr im Shortcut nicht gegeben. Und diese ganze Vorwerkgeschichte. Und auch die Reaktion von Ilya Bloom, die ihm, glaube ich, auch sehr gut getan hat, Definitiv, ja. um ihn als Heel halt auch zu etablieren. Also da fehlt dann schon noch ein bisschen was so. Und dafür tut ihm Vorwerk mit Sicherheit gut. Ich weiß auch nicht, ob ich den Titelgewinn hier so gemacht hätte. Andersrum Comeback und du gewinnst das Shortcut und verlierst dann das Titelmatch. Weiß ich dann auch nicht, wo man dann hingeht. Relativ schwierig. Also das hätte wenig Sinn ergeben, ihm dafür Shortcut gewinnen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es halt, wie du sagst, als Sprachrohr ist Vorwerk auf jeden Fall nicht wegzudenken an Tihanis Seite im Moment. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man sich da so einen großen Gefallen mit tut, ihn in jedes Match irgendwie eingreifen zu lassen und Tihani dann Gut, hat er ja im Finale wenig, hier jetzt ja, nicht. hat er jetzt hier nicht, aber bei sämtlichen allen anderen Matches gefühlt schon. Ja, aber seit seinem Comeback ja nicht. Ja, im Shortcut war er nicht beteiligt, großartig, glaube ich. Und, oder? War er im Finale beteiligt da? Weiß das gar nicht mehr. Ich meine nicht. Ja, guck mal. Also 0 von 2 bislang. Ja, bislang, aber halt eben vor Ja. dem Comeback, beziehungsweise Dann vor dem meckere doch Ausfall. nicht, bevor es Ja, passiert Entschuldigung, ist. Entschuldigung, aber ich gebe einfach mit zu bedenken, dass wenn Tihani doch so ein bisschen mehr auf seine eigenen Stärken setzt und Vorwerk als Sprachrohr nutzt, wird ihm das deutlich besser tun, als wenn Vorwerk in jedes Match eingreift und Tihani zum Sieg verhilft. Das kann man natürlich machen, vereinzelt, eben. Ne, zum Aufbau von Geschichten, wie auch hier jetzt mit, er klaut Mendes den Titel, kriegt dann die Lariat aus der Hölle. Ja, für die Darstellung von Tihani ist es aber eher förderlich, wenn er seine Dinge auch selbst gewinnt. Und das hat er jetzt hier auch getan. Ich meine, es gab jetzt auch die News seitens der WXW, dass Tihani, also es war ja so eine Storyline-News, ne, dass Tihani seinen Vertrag verlängert hat. Da war doch auch irgendeine Klausel drin. Ne? Es kommt hier gerade die Frage: Tihani ist Chicken Heel. Aufgetreten ist er so bislang nicht in den beiden Matches seit dem Comeback, aber es gab doch jetzt irgendeine Klausel in der Vertragsverlängerung, Ja. dass er gegen Blum nicht antreten kann Genau. um den Titel oder so. Das war's, ne? Ja, exakt. Ja, also das hat natürlich wieder was in Richtung Chicken Heel, dass er Blum halt so aus dem Weg geht. Ich denke auch, dass die Story hier sein wird, dass Blum ihm halt so zusetzt, bis er dem halt irgendwann zustimmt. Keine Ahnung wie, ob man jetzt den Darby Allin Weg geht und er damit droht, Vorwerk anzuzünden oder so. Keine Ahnung. Ja, wer weiß. aber ich denke mal, irgendwas in diese Richtung wird ja die Story jetzt geben. Oder Tihani verliert den Titel, will ihn wieder haben und dann gewinnt ihn Blum. Und dann müsste Tihani die Klausel ja auch irgendwie streichen oder so. Keine Ahnung, sowas könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber irgendwas in diese Richtung wird es ja auf jeden Fall geben. Ja, allein, dass man halt eben sagt, ich muss nicht gegen Blumen antreten, Edgy Bitch, das sagt mein Vertrag, ist ja so das Wrestling-Skript 101, dass es das Match halt irgendwann geben wird. Ja gut, also im Chat steht, ich habe gegen GWF gesehen nächstes Jahr, da tritt er natürlich auch als Face auf und da war er auch recht blass. Als Heel hat er schon noch mal Ja, ich fand's gut, dass er so einen Heel-Turn hingelegt hat, weil vorher war ja halt so dieses typische Babyface, so, ne, also so dieses typische 0815 Babyface, so wo die Fans so, yay, Peter Tihani, aber ohne Ecken und Kanten. Ja. Ich glaube, da war so ein Heel-Turn jetzt schon gar nicht verkehrt. Aber ist halt alles sehr unglücklich gelaufen, dass er sich schnell verletzt hat danach und so. Deswegen, ich würde sagen, wir geben dem jetzt erstmal eine faire Chance. Seit seinem Comeback ist er jetzt meines Erachtens nicht als Chicken Heel aufgetreten. Die Vertragsverlängerung erzählt jetzt natürlich wieder eine etwas andere Sprache. Hat sich jetzt als kämpfender Champion dargestellt, ist auch angekündigt für Bielefeld. In einem Match gegen Konkel. In einem Match gegen Konkel, dass es nicht um den Titel geht. Ja, gut, kann man machen. Ja, aber ich glaube, gegen Joseph Fenech Jr. ist zumindest ein Titelmatch für Frankfurt am 8. November angekündigt. Also ja, er hat schon so seine Matches vor sich, von daher so richtig chickenhielig ist es nicht. Ja, Käfigschlacht ist schon verbrannt, das stimmt. Ich denke mal, das wird man jetzt auch nicht so weit nochmal ziehen. Niederlage von Manders habe ich auch nicht gefühlt. Ja, wie gesagt, man hätte sicherlich auch nochmal anders erzählen. Ich weiß noch nicht, ob man Tihani den Sieg unbedingt geben musste. Im Shortcut hätte man vielleicht auch noch was anderes machen können. Zweimal in Folge. Naja, ist so eine Sache. Wobei ich da jetzt gerade, was du angesprochen hast, das Titelmatch gegen Joseph Fenech Jr., da möchte ich mal hinterfragen, warum? Ich hatte es ja auch getippt, aber ich hatte halt Fenech Jr. als Turniersieger. Und in der Form, also ich hatte, okay, eigentlich hatte ich es ja genauso getippt, hier liegen wir in den Titel, ja. Fenech wird König der Catcher, bums, hast du das Titelmatch. Die beiden haben eine Vorgeschichte, bliblablub. Ja. Ja, die beiden sind ja, ich weiß nicht, sind die nochmal aneinander geraten jetzt am Wochenende? Im Shotgun-Vlog sind sie auf jeden Fall an, also hat Fenech Jr. noch mal was in die Richtung von Tihani gesagt. Ja, genau, da haben sie ein bisschen was gegeneinander erzählt im Sinne von... Aber Wochenende war eigentlich nichts, ne? Tihani hat man auch nicht mehr gesehen, ne? Nee, genau. Also im Shotgun-Vlog war es, glaube ich, zuerst Tihani, der sagte hier, ich trete gerne in Bielefeld an. Und in Frankfurt, ja. Genau, in Frankfurt kriegt dann Joseph Fenech das Titelmatch, also hat er ja sogar angekündigt. Und Joseph Fenech sagt dann später, ja, ich hole mir den Titel von dir. Die beiden haben halt eine Vorgeschichte, aber die hätte man sicherlich in Bielefeld zumindest nochmal aufbauen können oder so, ne? Also exakt, dann kannst du das Match damit aufbauen. Ja. Also lass ihn rauskommen und einfach auf Tihani nochmal einprügeln oder auf Vorwerk oder so. Dann hättest du es ein bisschen logischer erklärt bekommen. So, naja. Weil, wie du halt sagst, also wir kommen gleich nochmal zum König der Catcher, aber das hat Fenech Jr. halt nicht gewonnen. Ganz im Gegenteil. Ja. Komisch. Nicht viel Berechtigung da jetzt ein Titelmatch zu also nicht verlangen, er hat es ja nicht verlangt, aber da ein Titelmatch zu vergeben. Also ja, das hätte sich Fenech schon nochmal irgendwie erarbeiten sollen. Ja. Gut. So, letzte Show. Was ist hier noch passiert abseits des Turniers? Turnier. Ja, das ist eine Open Challenge Match von. Ja, gut, Adam Priest. Ja. Da können wir vielleicht auch kurz. Wollen wir das Stand nicht? Hat nicht im Finale, ganz dumm gelaufen, kommen wir gleich auch noch zu. Genau. Hat sich dann geärgert, dass er nicht im Finale stand und hat eine Open Challenge ausgesprochen, die Dragon Kid angenommen hat. Dragon Kid hat dann auch gegen Adam Priest gewonnen. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen, oder? Schön, dass beide nochmal da waren. Schön, beide nochmal gesehen zu haben am letzten Tag, dass sie noch anwesend waren und nochmal gewrestelt haben. Hatte keinen Mehrwert. So, und das Letzte, was jetzt noch außerhalb des Turniers passiert ist, ist der zweitgrößte Scam, der an diesem Wochenende stattgefunden hat. Der eine, den sie Manders dann kam, hatte raus, sehr betrüppelt, hat sich seine 5 Minuten, there's only one called 10. Manders, Walking in the Manders Wonderland Song abgeholt. 5 Minuten! 10. Und dann zu sagen, ich bin im Oktober wieder da. Das waren 10. Im Bericht steht 5, genau, aber im Video, was sie hochgeladen haben, das waren 10. Locker 10. Okay, ist ja auch egal. Viel zu lang dafür, dass er im Oktober schon wieder da ist. Also diesen Monat. So 3-4 Wochen später stehe ich wieder auf der Matte. Ich habe auch nachher noch mit ihm gesprochen und gesagt, das ist aber gut verarscht. Und er sagt, it was great, wasn't it? Ja, Penner, ey. Ja, es fühlt sich so alles so rapsi dann. Mount God Manders will, nicht Stuttgart, ist im November wieder da, Entschuldigung. Aber er ist tatsächlich für November und Dezember für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Shows angekündigt. Will halt auch nochmal Jagd machen auf den Titel. Wir werden ihn dann am 13.12. tatsächlich auch nochmal in Oberhausen sehen. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich. Genauso wie Madison Marley übrigens. Ja. Also, das ist auch so ein Thema für sich irgendwie, finde ich. Ne? Also Madison Marley, die irgendwie, habe ich das Gefühl, sehr, sehr hoch gepusht wird, die auch in Japan unterwegs war, gefühlt überall in Europa, aber die war ja auch schon mal bei der WXW und da ist sie mir jetzt nicht groß in Erinnerung geblieben. Ja, oh, die ist halt super jung, die ist 18 ja. Jahre. Ich glaube, wenn also man die Potenzial sich ein paar Mal Zukunft, anguckt, klar. Macht man da, glaube ich, einfach nichts falsch mit. Nein, absolut nicht. Ja. Mal gucken. Und wenn man damit deren guten Deal rausschlägt, dafür, dass sie dann halt irgendwie, die ist ja auch für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, für 12 Shows angekündigt, hast du halt so eine junge Dänin da am Start, die du dir ein bisschen angucken kannst, vielleicht was mit der machst. Vielleicht, also ich glaube, da machst du nichts falsch mit. So. Ja. Wird jetzt auch nicht die Wahnsinnsanzahl an Tickets verkaufen. Nein, aber, natürlich nicht. Aber vielleicht ja wieder ein neuer Versuch Richtung Women's Division. Ja, wäre schön. Ich drücke gerne Hoffnung stirbt zuletzt. So ist genau. Es. Bevor wir zum König der Catcher übergehen, würde ich tatsächlich mich einmal ganz kurz 2 Minuten mal aufs WC begeben. Magst du in der Zeit vielleicht den dritten Scam des Wochenendes erzählen, den wir noch hatten? Der teaminterne Scam. Teaminterne Scam. Mit dem Hotel. Ach so, ja, das ist eine wunderbare Story. Jetzt dann höre ich mir die von der Toilette aus an. Ich bin so verwirrt. Ja, beeil dich. Ja, und zwar großartige Story. Eine der besten Gags, die ich je unfreiwillig gemacht habe. Und zwar waren wir alle in einem Hotel, in dem wir immer waren. Anscheinend, also wir waren in einem Hotel. Ich nenne es mal Hotel A, weil ich glaube, ich darf jetzt nicht Werbung machen. Wo wir immer uns einnisten. So, hatten aber schon ausgemacht, weil die einfach eine fantastische Küche haben, da wo die Wrestler auch alle unterkommen, nennen wir es Hotel B, dass wir dort am zweiten Tag zwischen den Shows essen gehen. So, jetzt kam es halt dazu, dass es einer aus dem Team falsch verstanden hatte und zu Hotel B fuhr und sagte, ja, also wir hatten dann irgendwie schon im Gruppenchat bei uns geschrieben, blablabla, wir sind halt am Hotel, so und so, haben schon eingecheckt, so. Er ist halt zu Hotel B gefahren und meinte, hä, sind wir nicht in dem Hotel? Und ich habe einfach mal spaßeshalber, so wie ich drauf bin, habe ich geschrieben, oh, yes. Ich hab nur yes geschrieben und er hatte diesen Danke-Emoji gehabt. So, sein Zimmerpartner war schon am Hotel A. Fragte dann aber wohl privat den Kollegen, der am falschen Hotel war, in welchem Zimmer sind wir, der ihm dann die Zimmernummer nannte, die aber nicht im Hotel A war. Somit ist dann der Zweite dann auch zum Hotel B gefahren. Der lustige Zufall ist halt, unser Boss, also der Chef von Wrestling Infos, heißt mit Nachnamen Jung. Zimmer in Hotel B, wo ja auch alle Wrestler untergekommen sind, sind auf den Namen Tassilo Jung gebucht. Dementsprechend hatten die natürlich auch zig Zimmer auf den Namen Jung reserviert, sodass halt die beiden dann irgendwann schrieben, ja, wir sind jetzt auf dem Zimmer eingecheckt. So, und die hatten halt nicht nur ein Doppelzimmer, sondern ein Dreierzimmer und hatten dann halt gesagt, ja, uns fehlt noch ein Bett. Und dann haben sie in Hotel B, in dem wir ja eigentlich gar nicht waren, haben sie dann noch ein drittes Bett extra in den Raum reingestellt, nur damit unser Chef dann das irgendwann richtig gestellt hat, dass die dann doch im falschen Hotel sind, die dann quasi wieder auschecken mussten, das Hotelpersonal das Bett wieder raustrug, ja, und unsere Leute dann wieder in unser Hotel fuhren. Ich habe nur yes geschrieben und die Story wurde dann von Minute zu Minute besser. Die haben eingeschickt, wie, die haben eingeschickt? Sie haben im anderen Hotel eingeschickt, ja, und die tragen gerade ein drittes Bett ins Zimmer. Wie, die tragen ein drittes Bett in dieses Zimmer? Also, ich habe halt gedacht, ich veräpple die ein bisschen. Aber dass die Story so gut wird, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Das ist aus einem einfachen Yes, also das war wirklich das The Gift That Keeps On Giving, das war es ja wirklich. Also die Story wird ja von Minute zu Minute an dem Tag oder Abend immer besser. Von, ja, wir haben da eingecheckt. Ja, die stellen doch ein Bett rein. War ein absolutes Highlight, wirklich großartig. Das ich finde, ich trage yes auch gar nicht so entsteht viel Schuld daran. Ne, du hast nur Yes geschrieben, war ja auf die andere Antwort, auf die andere Frage bezogen. Ja, eben, da wurde ja gefragt, ich weiß gar nicht mehr. Sind im Hotel, wie, Hotel immer? Wie immer. Ja. Gut, das war eine halbe Stunde vorher, also, aber habe ich halt nicht so richtig gelesen. War ja auch stressig an dem Tag, eben. Also von daher. Vor allem für uns, die in einer halben Stunde an der Turbinenhalle gewartet haben. Ja. War mega stressig. Großartig, wirklich. Musste Leila Hirsch den Weg zeigen, also erklären. Ja, Leila Hirsch und ich glaube, hier. Postgame. Bitte? Postgame waren es, glaube ich. Ja, Postgame, wussten nicht genau, wo sie hin mussten. Ich auch nicht auch anscheinend, nicht, weil wir haben dann im Nachhinein auch erfahren, wo sie hin mussten. Das hatte ich denen nicht so erzählt, aber ja, eigentlich ja, dachte ich hätte es ihnen so erzählt. So, komm, König der Catcher. Auf geht's. Block A eröffnete, und zwar beide Matches erstmal, und LeBron Cozzoni, wie von einem unserer Experten vorhergesagt. Nicht ich. gewann das Match gegen Ilya Bloom, ja, und konnte sich damit die ersten beiden Punkte sichern. Ja. Ne? Eine Broncozone hat sehr viel Spaß gemacht. Also den würde ich gerne öfter sehen, das ist aber halt ein US-Amerikaner. Spricht nichts dagegen, dass ich ihn öfter gehen würde, aber der Weg ist halt ein bisschen weiter als für Briten oder sonst was, deswegen glaube ich da nicht so recht dran. Aber ja, konnte hier ein bisschen überraschen, also mich nicht, aber alle anderen, indem er den ersten Sieg einfuhr. Hast du was zu sagen zu dem Match? Ja, abgesehen davon, also ich blende das Tippspiel und die Ergebnisse daraus mal komplett aus meiner Meinung. Aber selbst dann bin ich mit einem Sieg von LeBron Cozone, der eingeflogen ist, Ersatz für den Verletzten. Ja, für einen Verletzten. Irgendein Japaner. Hier den Italiener. Francesco Akira. Ja, Akira, genau. Genau, einfach Ersatz darstellt. Also einfach Ersatz darstellt. Und dann gegen jemanden gewinnt, der so gesehen irgendwo noch im World-Title-Geschehen mitspielt oder mitspielen will, eine Fehde mit Ahura hat. Alles ist Babyface-Booking. Natürlich verliert das erste Match, um sich dann ins Finale durchzukämpfen, indem er die beiden letzten Matches gewinnt. ABC ja. Des Wrestling-Bookings. Weiß ich nicht. Also, kann sein, aber... Boah, natürlich. Hat mich schon wirklich gefordert, muss ich sagen. Ja, offensichtlich. Alles hat dich überfordert an diesem Tippspiel. Das du hast immer nichts da Ahnung korrekt. Gehabt. Das ist leider korrekt. Das ganze Booking war ja komplett bescheuert. Also hättest du das mit Blumen und Bobby Ganz das Match getauscht, wäre ich damit absolut zufrieden gewesen. Ja. Aber, boah. Also ich kann es verstehen, dass du Cozone hier direkt erstmal Impact haben lassen willst, dass du dieses Babyface-Booking haben willst, aber ich finde es nicht gut, wenn ein World-Title-Contender dann das erste Match im Turnier irgendwie verliert. Klar muss er auch nicht Sieg, also nur ohne, er muss auch nicht ohne Niederlagen durchgehen, natürlich nicht. Aber hier direkt mit der ersten Niederlage zu starten, finde ich trotzdem schmerzhaft. Ja, ich fand's absolut logisch, gut, okay. Weil für mich ist halt Babyface-Booking, dass er sich dann im Rest des Turniers, wie gesagt, durchkämpft. Ich fand's, ja, deswegen habe ich es auch so getippt. Ja, ja, hast genau. Du bitte. Na gut, dann, na, du bist der Experte, ich bin... Ich ja, weiß ich nicht, aber ich hätte es auch so gebookt, also. Ich hab's auch so. Was? Ja, danach kam das zweite Match der Gruppe A und auch das ja, wurde von einem von uns beiden richtig vorhergesagt. Es gab den Time Limit Draw, der eigentlich die Fehde zwischen Bobby Ganz und Mario Salani wohl in die Länge ziehen sollte. Plot Twist, das wird wohl nicht mehr so passieren. Wir sind am Anfang des Podcasts auf eingegangen. Aber ja, es gab hier den 20-minütigen Time Limit Draw, wie von mir auch im Preview-Podcast vorhergesagt. Auch das, wie gesagt, fand ich nicht unlogisch aufgrund der Tatsache, dass ich hier keinem die Überhand hätte geben wollen, bevor die Fehde so richtig startet. Ja, so wurde es dann auch gebuckt. War ein technisch okayes Match, denke ich. Das Spannendste an dem Match war die Frisur von Bobby Ganz. Ja, absolut richtig. Die war wirklich spannend. Also, würde ich so nicht machen. Ach, Mist. Ja, tschüss auch an den Daredevil, der morgen früh... Ja, es tut mir schon das leid, dass sich so zieht. Ist halt viel zu besprechen. Aber ich glaube, viel verpassen tust du auch nicht. Also vielleicht musst du noch eine Viertelstunde nachhören. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Entschuldigung. Also du wirst einiges verpassen. Hör dir das besser im Nachhinein. Ja, das sage ich ja. Aber es wird nicht so viel sein, was er sich noch anhören muss. Zeitlich. Also von der Menge meinst du? Ja, okay. Ja, ja. Also, ja, klar, natürlich. Allein mein Rant über das Finale, also über das Booking des König der Catchers, das ist ja schon hörenswert wahrscheinlich. Naja. Jetzt bin ich gespannt, jetzt werde ich dranbleiben hier. Du musst auch dranbleiben. So, ah, ja, dann kam Gruppe B, Joseph Fennec Junior. Das hast du dann tatsächlich richtig tippt und ja, das war gemacht. Ja eigentlich offensichtlich, David. Wie kannst du das nicht gesehen haben? Du als Experte und das tippst dann falsch, oder wie? Ja gut, da kommen wir dann auch noch zu, da rant ich dann auch noch ein bisschen drüber. Auf jeden Fall gewinnt Joseph Fennec Jr. erstmal gegen Hector Invictus nach einem Eingriff von Dennis Cash Dulnick. Dass der im Laufe des Wochenendes kam, war ja relativ logisch. Ja, er kam hier halt von dem ersten Match, aber nicht nur. Gut. Dann Ahura gegen... willst du was zum Match sagen? Entschuldigung. Also es war ausgeglichen, bis nach 6 Minuten halt Dulnick kam, so tat, als würde er in den Ring kommen. dann ist er halt in den Middle Rope Hangman's DDT von Josephine Jr. gelaufen. Genau, also dadurch war es halt mehr auf die Story fokussiert, ja, auf die Hector-Dolnik-Story und weniger, sag ich mal, Turnier-Match. Also klar gibt es zwei Punkte trotzdem, aber der Fokus lag dann natürlich mehr auf der Fehde zwischen Hector und Cash, die dann dadurch eben aufgebaut wurde. Ahoa gegen Priest. Priest wollte das gleiche Finish von Inner Circle wiederholen. Und zwar klaute er auch Tassilo Jung sein Funkgerät aus der Hosentasche. Oder Mikrofonverstärker, was auch immer. Ich glaube. Ja, den Empfänger halt von dem. Ja, genau. Den Empfänger da. Ja, aber Ahura konnte dieses Mal im Vergleich zu Robert Dreisker ausweichen. Tassilo Jung hat sich sein Gerät auch direkt wiedergeholt. Und ja, Ahura dann fair wie eh und je. Ein Roller mit Griff an die Hose. Und die ersten zwei Punkte für Ahura. Ja, soweit so unspektakulär. Ja, haben wir beide getippt. War eigentlich offensichtlich, dass... Nein, also das hat mir wrestlerisch, meine ich, aber ganz gut gefallen. Weil das einfach zwei Wrestler auch waren, die ihr Gimmick sehr auf ihren In-Ring-Style auswirken lassen. Und die haben sehr gut miteinander harmoniert, fand ich. Ja, war in Ordnung. Ich bin einfach kein großer Ahura-Fan. Werde ich, glaube ich, auch nie werden. Von daher, es war okay, das Match. Ich würde mich jetzt auch nicht als Ahura-Fan bezeichnen, aber ich gebe gerne zu, dass dieses Match einfach sehr gut funktioniert hat mit den beiden. Ja, war jetzt auch nicht besonders lang, von daher, ich kann damit leben. Zweiter Tag, Adam Priest gegen Josephine Jr. Und wieder hast du hier richtig getippt und dass Adam Priest hier in einem Single-Leg Boston Crab ja relativ clean gewinnt gegen Josephine Jr. noch eine Viertelstunde, das war so der Moment, der mich so ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, dass man Josephine Jr. hier wirklich stark aufbauen wird. Ja, offensichtlich lag ich damit ja auch falsch. Ja, auf jeden Fall hier der Sieg für Adam Priest, der sich dann auch seine ersten beiden Punkte holen konnte. Ist natürlich auch immer so ein Ding, ich meine, das war natürlich in den K.O.'en noch schlimmer, aber wenn du halt eigentlich so denkst, dass jeder halt irgendwo seine Punkte holt, aber am ersten Tag schon falsch liegst, liegst du halt meistens am zweiten oder dritten dadurch auch falsch, weil natürlich sich die Leute dann nicht die Punkte wiederholen müssen, die du aber eigentlich eingeplant hattest. Ja, naja. Ja, Match war gut, Adam Priest hat hier, ich glaube, sehr viel Chicken hier gespielt. Ich glaube, der war ja wahnsinnig viel außerhalb des Rings, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Yes. Das müsste das Match gewesen sein. Zog sich natürlich schon so ein bisschen, aber war gleichzeitig auch echt unterhaltsam. Also, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Also, das war so, weißt du, du kennst, wie so bei so Liedern, die irgendwann auf den Nerven gehen, aber irgendwann singst du auch wieder mit. So ungefähr war es da. So, ich fand es wahnsinnig lustig. Da dachte ich so, boah, jetzt ist aber auch genug. Aber da fand ich es eigentlich auch wieder lustig, ja. Dieser erzwungene Ohrwurm so ein bisschen. Ja, ja, oder? Also so ja, ein bisschen, doch, bin ich für mich ging das so ein bisschen in die Richtung. Ja, also wie du schon sagst, dieses Chicken Heel außerhalb des Rings und ausweichen und Joseph Fennec geht hinterher und Adam Priest weicht dann wieder aus. Genau, das leitet rein, Fennec hinterher und Priest wieder raus und oh. Hat sich irgendwann gestreckt, ein bisschen gezogen, klar, aber es passt halt auch leider zu dem Adam Priest. Also ja, es ist halt perfekt für seinen Stil. Der ist für mich ehrlicherweise auch so ein bisschen der MVP des Wochenendes gewesen, also jetzt abgesehen vom dritten Tag von Show 4, dass er, also kommen wir gleich noch zu. Abgesehen vom dritten Tag von Show 4 gegenüber drei Tage? Nein, vom dritten Tag Show 4. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Tag 3, Show 4. Alles klar. Ja, wo war ich? Priest, mein MVP über das Wochenende im König der Catcher-Turnier. Hat mir gut gefallen und ja, freut mich, dass er gewonnen hat. Ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Wie gesagt, mich hat es ein bisschen überrascht, aber naja. Ja, im Nachhinein jetzt, wo Fennec das Titelmatch bekommt, überrascht mich auch, dass er die ersten zwei direkt verloren hat. Erst hat er... Moment, hatte das... Ja, okay, das zweite zumindest. Okay, das erste nicht gewonnen, clean, das zweite mach verloren. Mich nicht fertig. Ja, Ilja Bloom dann mit dem Beginn seiner Aufholung ja gegen Bobby Ganz gewonnen. Das hatten ich hatte das richtig. Ich habe da schon um meine Haare gezittert. Ja, ich glaube schon gar nicht mehr. Ich glaube, du hattest dein Schicksal. Ja, wobei da vielleicht noch nicht. Aber ich glaube, spätestens bei Show 3 hast du dein Schicksal eigentlich schon aktiviert. Ich weiß gar nicht, nach Show 3 war es, glaube ich, auch schon fast vorbei. Ja, ich glaube, nach Show 2 war es schon fast vorbei. Also dafür liefen die K.O.-Shows auch zu oder Turniere zu schlecht für dich. Ja. König der Catcher war ja sogar, glaube ich, noch halbwegs ausgeglichen. Naja, Ilja Bloom gewinnt auf jeden Fall, startet hier seine Aufholjagd, um noch Richtung Finale zu ziehen. Bobby Ganz blieb bei einem Punkt stehen. Es ist wie jedes Bobby Guns-Match, es war in Ordnung. Es war jetzt kein schlechtes Wrestling-Match, aber auch keins, was mir nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Nee, ich habe bei denen jetzt auch nicht viel Harmonie gesehen. Die haben nicht wirklich versucht. Ich glaube, da gab es so irgendwie zwischenzeitlich ein bisschen was mit Beinverletzungen oder sowas, was da angedeutet wurde, aber auch nicht so wirklich durchgezogen. Ey, es waren so viele Matches, ey, keine Ahnung. Also, da fehlte. Also, das ist ja halt auch wieder so ein Match, das nicht in Erinnerung bleibt, weil es einfach eins von vielen Turniermatches war, keine Match-Story hatte und einfach nur dafür diente, um halt dann eben Blumen die 2 Punkte zu geben. Ja. Das war es dann auch schon mit Show 2. Ja, da waren nur 2 König der Catcher-Matches, genauso wie in Show 3. Da hatten wir dann die fehlenden 2. Matches quasi. Ahura gegen Hector Invictus. Und da war man richtig einfallsreich, Julian. Naja. Denn nach 1 Minute 30 kam Dennis Cash Duldig raus. Krasser Scheiß, Mensch. Und hat Hector Invictus das Match gekostet, weil der ausgezählt wurde? Nein, das ist ja... Hör mal, da war ich aber. Also, das von so viel Kreativität, ich wurde einfach umgehauen. Weißt du, das sind so Sachen, da ist WIW, ne? Unsere Wrestling-Show bei Twitch, da denke ich, wir sind Genies manchmal im Booking. Ne? Wenn ich mir so Sachen angucke, ihr macht 2-mal in Folge genau das Gleiche. Ja. Und da gab es sogar Bullshit-Chance bei den Fans. Und ja, so nicht, weil Ahura unbeliebt ist, Ahura ist ja krass over, sondern weil es ja wirklich wahnsinnig einfallslos ist, 2-mal Dennis Duldig rauszubringen, um Hector da irgendwie, also... Boah, und vor allem wiederholt man sich in dieser Fehde ja konstant. Also ja. Du hast ja dieses von Hector die Promo gehabt im Sinne von gib mir Cash und zwar in Bad Hersfeld, den mache ich fertig und wenn es ein Titelmatch sein muss, dann kriegt er auch das. Ja, dann gibt es einen Double Countout, nee, Double DQ. Double DQ, genau. Und mit genau demselben Grund kommt er dann an Tag 2, Show 2, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall das war jetzt Show 3, das war jetzt die Abendshow. Ja, genau, okay. Genau, und da kam das dann im Rahmen von der We Love Wrestling war es, ne? Mit derselben Promo, genau. Einfach nochmal, gib mir Cash, und zwar ja. No Holds Barred, ich mach ja. Den fertig. Wenn es ein Titelmatch sein muss, dann gerne nochmal. Ja. Wiederholung von derselben Promo, hier genau. Wiederholung von derselben Match. Und das haben wir nach dem Shortcut schon gesagt. Ja. Warum so überstürzt? Zieh das bis zum Karat, meinetwegen. Völlig in Ordnung. Ja, gut. Also ich habe jetzt halt gehört, dass Hector sich ja... sich wohl ein bisschen mehr der Familie jetzt auch widmen will und so weiter, weiß ich nicht, ob es da die Möglichkeit gab, aber man hätte das schon anders erzählen können. Oder lass ihn halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, mach's in Bad Hersfeld und lass Dennis da so Hector verletzen, dass er halt nicht im Turnier sein kann, dass er sich halt nur für ein Match hochkämpft. Meinetwegen Lights Out, weißt du, dass man sagt, okay, du hast keine Ringfreigabe, aber wenn du unbedingt willst, machen wir ein Lights Out-Match. Wie auch immer. Das hätte es ja sogar perfekt bei der Dings-Show bringen können, hier bei Wrestling Party oder so, weißt du? Ja, total. Also sowas in die Richtung hättest du doch, das hätte auch, dann hättest du den Platz auch im Turnier irgendjemandem geben können, wo du nicht jedes Match dazu nutzt, um irgendwie eine Story zu erzählen. Ja. Also, ja. Das oder hat mich tierisch aufgeregt. Oder spar dir das Match in Bad Hersfeld zwischen den beiden, was sowieso keinen großen Sinn ergeben hat und auch nicht viel weiter erzählt hat und kündige es halt langfristig für den Grand Prix als zusätzliches Match an zwischen den beiden bei der Wheel of Wrestling. Ja, was weiß ich. Hätte man auf jeden Fall, auf jeden Fall hat es mich extrem, auch wenn ich hier das getippt hatte und du nicht, aber das war einfach lazy booking, ehrlich. Das hat auch absolut doof aus, fand ich. Also der Countout war unendlich langsam, die beiden standen sich da auf der Rampe ewig lang gegenüber, wo dann auch wieder hinterfragen kannst, okay, Blutfehde zwischen den beiden, die hassen sich, gucken sich eine halbe Stunde gefühlt erstmal an und brüllen sich da irgendwelche Dinge an, Cash macht eine Strip-Show noch auf der Bühne, und dann irgendwann nähern sie sich so langsam mal an und Hector bekommt nichts davon mit, dass er währenddessen ausgezählt wird, weil da läuft ja noch ein wichtiges Turniermatch, wo er eigentlich sein sollte. Also das sah sowas von doof aus, leider. Ja, Hector sah generell in der ganzen Fehde sowas von doof aus. Also von der Rückkehr von Dennis Duldig bis zum Ende. Komplett vorgeführt. Das war wirklich, nicht, also da hätte man deutlich mehr draus machen können, bin ich echt enttäuscht, was das angeht. Naja, gut. So, das war jetzt mein erster Meltdown. Das ging ja noch. So, 2. Match, was wir in dem Abend hatten, Marius Salani gegen LeBron Cazone. Und da lagen wir beide richtig. Al-Ani konnte sich durchsetzen. Submission in einem Ankle Lock tatsächlich. Also Al-Ani konnte da seine technischen Fähigkeiten ein wenig unter Beweis stellen. Nach 2 Matches war es dann so, dass in Gruppe A noch alles möglich war. In Gruppe B war Hector Invictus mit 0 Punkten bereits ausgeschieden. Ahura mit 4 Punkten, mit einem Bein im Finale quasi. Invictus raus in der anderen Gruppe. Al-Ani mit 3 Punkten, Cazone und Blum mit 2 und Ganz mit 1 Punkt. Ich habe jetzt keine Lust durchzurechnen, was da noch möglich war, weil wir wissen die Ergebnisse ja schon. Letzte Show, wir haben es vorhin unterschlagen, Dieter Schwarz und KXS konnten tatsächlich auch zu dritt noch ein Match gewinnen gegen Violence is Forever und Stephanie Mays. Dieter Schwarz konnte Stephanie Mays pinnen nach gut 10 Minuten. Ein Match, was Spaß gemacht hat. Hat Bock gemacht, ja, durchaus. Ja, Dieter Schwarz hat tatsächlich auch Spaß gemacht am Wochenende. Hätte ich gar nicht zugetraut, aber fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Kann gerne öfter kommen. Ja, das war auch das, was ich vorhin meinte. Mit einer Seite von KXS hat der sehr gut funktioniert. Also das Six-Man-Tag-Team-Match oder Six-Person-Tag-Team-Match ist mir durchaus in Erinnerung geblieben. Habe ich mir auch notiert, als hat Spaß gemacht, war cool. Voll. Also. Genau, und hier ist es Bobby Ganz. In seinem letzten Match konnte gegen LeBron Cousin gewinnen, aber war trotzdem schon ausgeschieden. Das hatte ich, glaube ich, an dem Abend auch noch irgendwie, weiß nicht, hat mir das, glaube ich, auch noch besprochen. Ist mir jetzt nur entfallen. Aber er hatte ja 3 Punkte, aber da entweder Blum oder Al-Ani auf mehr als 3 Punkte hätten kommen können, war das Turnier dann für Ganz und Cousin vorbei. Sodass Blum den Sieg gegen Al-Ani brauchte, um ins Finale einzuziehen. Al-Ani hätte das unentschieden gereicht, aber Elia Blum gewann nach knapp 11 Minuten gegen Al-Ani nach einem Einroller. Elia Blum damit im Finale. Den hatte ich tatsächlich auch ins Finale getippt. Du warst eher bei Bobby Ganz. War auch knapp 1 Pünktchen, hat gefehlt. Passiert. Ja, beides Matches, die mir zumindest nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Bobby Ganz gegen Cousin war halt aufgrund der Konstellation auch uninteressant. Ja. Blum gegen Al-Ani war ein bisschen spannender. Wobei Cousin muss man, oder vielleicht nochmal Fazit zu ihm, hat Spaß gemacht, durchaus ein unterhaltsamer Typ. Im Ring super, ist ja auch ein, weiß nicht, hatten wir vorhin kurz, das ist schon so lange her wieder, durchaus massiger Typ, doch haben wir über bei Inner Circle drüber gesprochen, ne? Und dafür damals, als wir über Inner Circle gesprochen haben. Schöne Zeiten. Nein, aber war hier nur Ersatzmann, aber würde mich freuen, wenn der nochmal rüberkommt. Ja, voll, habe ich ja auch schon gesagt, ist halt leider ein bisschen weiter weg, aber würde mich auch freuen. Ja, dann die Verkündung, die wir ja schon vermutet hatten, aufgrund des Matches bei der Sonntagnachmittäglichen Show, als Hector Invictus ja von Dennis Kashtunik wirklich stark malträtiert wurde, konnte Hector Invictus abends nicht antreten, war offiziell, also storyline-technisch, wurde in einem Krankenhaus, inoffiziell schon auf Heimreise. auf jeden Fall hat Adam Priest dadurch 2 weitere Punkte bekommen, dadurch ergab sich die Konstellation, dass bei einem Sieg von Joseph Fenning Jr. ein Three-Way nochmal gestartet wäre. Bei jedem anderen Ergebnis Ahura ins Finale einzieht. So, das wurde Backstage, Julian. Von Dan Mallmann und Adam Priest, ja, dem geborenen Arschloch-Heel. Entschuldigung, wir haben nach 22 Uhr, ich darf das sagen, ja. Zwischen Adam Priest und Dan Mallmann besprochen. Adam Priest hat es nochmal wiederholt. Jeder hat damit gerechnet, dass Adam Priest rauskommt und irgendwie dafür sorgt, dass Joseph Fenwick Jr. verliert. Ich hätte es ja so gebuckt, dass er sofort rauskommt und einfach Joseph Fenwick Jr. einen auf die Nase haut. So, ich hätte gesagt, lass die ruhig 5 Minuten, 10 Minuten kämpfen und dann sind die schon ein bisschen ausgepowert. Ich hätte gesagt, das Risiko ist zu hoch, dass Fenwick verliert, lass ihn sofort rauskommen. Hätte ja noch nicht mal ein Match quasi mehr gehabt, sondern ne, wäre nach 15 Sekunden vorbei gewesen, hätte er direkt ins Reaver starten können. Wäre noch nicht mal mehr Zeit drauf gegangen. Ich hätte so gebuckt, man hätte es auch so machen können wie du, nach 5 Minuten, wie auch immer, kommt er raus, sorgt für eine DQ, wunderbar, hättest ein Three-Way ums Weiterkommen. Hättest du auch alles machen können, hättest du jeden weiterkommen lassen können, den du weiterkommen lassen willst? Nö. Stattdessen gewinnt Ahura clean gegen Joseph Fenwick Jr., holt sich eine Punkte 5 und 6 und steht im Finale. Danach kommt Adam Priest raus, haben wir schon drüber geredet, hält die fucking Open Challenge, wo sich drüber aufregt, dass er ausgeschieden wurde. Willst du mich eigentlich verarschen? Was ist das denn? Das ist auch Entschuldigung, aber hä? Das hätte ja noch nicht mal mehr Aufwand gehabt. Hättest du gegen Dragon Kid, hättest du auch gegen jeden anderen nochmal bringen können. Ja. Entschuldigung. Nee, alles gut. Also, hätte ich genauso gesagt. Also, das hätte ja wirklich... Also, das war eine Vollkatastrophe. Ja. Und dann hast du auch noch Elia Blum gegen fucking Ahura im Finale. Eine Fehde, die du seit 15 Monaten gefühlt hast. Wo du keinen mehr hast. Die beiden kannst du jederzeit gegeneinander bucken. Die beiden kannst du jederzeit ins Titelmatch bucken. Mach doch irgendwas anderes. Du hast einen Joseph Fenwick Jr. Dem Sieg super gut. Hättest du super gegen Tierney. Hättest du sogar eine logische Begründung gehabt, warum die Frankfurt aufeinander drin. Nein, der hat 2 Matches verloren im König der Ketcher. Der kriegt ein Titelmatch. Super. Super Idee. Ey, also, es tut mir leid, aber... So gut die beiden K.O.-Turniere meiner Meinung nach gebuckt waren, so schwachsinnig war der König der Ketcher gebuckt. Von Hector Invictus über Ahura, über Elia Blum und Joseph Fenwick Jr. Junge, Junge, Junge. Also, Entschuldigung, ich überlasse dir jetzt das Wort. Darfst auch gerne weitermachen. Ich bin soweit absolut d'accord mit dir. Bei der Hector-Sache will ich ja vielleicht drüber hinwegsehen, dass das vielleicht kurzfristiges Booking, weil kurzfristig raus aus den Stories, bin ich noch bereit, drüber hinwegzusehen, aber das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Du kannst Ahura und Bloom in jedem Match, in jeder Konstellation, mit jeder Stipulation, bei jedem Event bringen, weil die einfach halt diese lange Story haben. Du brauchst sie nicht im König der Catcher-Finale. Du kannst, wenn du dieses Turnier wirklich etablieren willst, als relevantes Turnier, als prestigeträchtigen Titel oder als Pokal, den du jährlich auskämpfen willst, der eine Relevanz hat meinetwegen auch, dann bring hier irgendein spannendes Match im Finale, ein wrestlerisch gutes Match im Finale zwischen meinetwegen auch zwei Leuten, die nicht so viel miteinander zu tun haben, oder meinetwegen zwei Leuten, die woanders miteinander zu tun haben, baue da irgendeine Story dann im Match auf. Und dann hast du vielleicht, wie du schon sagtest, mit Joseph Fang Jr. vielleicht einen Turniersieger, der dann auch berechtigt ein Titelmatch fordern darf. Aber du hast das komplett vor die Hunde geworfen. Also das Turnier ist komplett ohne jede Relevanz jetzt hier, ja, nach dem Finale. Ja. Ich meine, hört man mich überhaupt noch? Ja. Okay, weil ich so geschrien habe. Ich wusste nicht, ob mein Mikrofon dann vielleicht wieder übersteuert, untersteuert wird. Es fängt ja schon beim Booking irgendwie an. Du bookst die beiden Midcard-Champions ins Ding, wo du dir denkst, so, der Gewinner wird doch bestimmt irgendwie Richtung World-Title gehen. Das ist schon, denk ich mir schon, boah, da wird eh keiner von gewinnen. So, dann hast du die fehlenden Gegner von denen, wo ich mir zumindest gedacht habe, Bobby Ganz wird auch nicht gewinnen. Also, außer Joseph Fenning Jr. fiel mir jetzt nicht viel ein, wenn man nicht Elia Bloom oder Ahura nimmt. So, und nimmst ja kein Fly hin. Also, ne, dass LeBron Cousone gewinnt oder Adam Priest war ja auch ausgeschlossen. Also, irgendwie konnte man super viele Leute auch ausschließen. Also, es war von vorne bis hinten nicht gut besetzt, nicht gut gebuckt, nicht gut gemacht. Also, ja, am Ende gewinnt halt Ahura und auch das Finale, es ging 18 Minuten. Bloom hatte Ahura am Ende kam da weiß, dann kam aber Vorwerk raus, hat ja die Ringglocke geläutet, um Bloom halt irgendwie. Ja, der dachte halt, er hat gewonnen, dann hat er den Ahura halt losgelassen, aber hat natürlich nicht gewonnen. Ahura küsst dann auf einmal Tassilo Jung, zeigt dabei einen Low Blow gegen Bloom. Sie haben ungefähr jede Stuhlreihe auseinandergenommen, also es war absolut chaotisch und overbooked. Das Match an sich war gut, aber Ahura gegen Bloom habe ich jetzt halt auch echt oft gesehen. Und wie der Shotgun Vlog vermuten lässt, scheint es ja auch noch weiter zu gehen zwischen den beiden. Schön. Ja, weiß ich nicht. Wir stehen gefühlt nach dem Turnier genau da, wo wir vor dem Turnier standen. Exakt. Also, und dann hätte das Turnier nicht mit gebraucht. Einem neuen Tag-Team, was over ist. Zwei neuen Tag-Teams, die over sind. Hyperactive und den Greedy Souls. Das ist so der Mehrwert, den das Wochenende gebracht hat. Punkt. Ja, aber so als Fazit kannst du wirklich sagen, das König der Catcher hättest du, wenn du quasi das Ganze als Gleichung siehst und dann vorspulst ans Gleichheitszeichen und guckst, was das Ergebnis ist, wer der Gewinner ist, wer da gestärkt oder geschwächt rausgeht. Plus, minus null, du hättest das alles komplett klemmen können, du hättest das Turnier entfallen lassen können, du hättest das Tag Team Tournament machen können, du hättest das Femme Fatale machen können. Ja. Und du hättest ein Plus gehabt. Ja. Das hier hat wirklich das Wochenende gefüllt mit super vielen Matches, die so gesehen keine Bedeutung hatten, die nicht viel aufgebaut haben, die keine Stories erzählt haben, bis auf Hector und Cash. Und puh. Ja, gerne anders. Und wir haben noch Alani und Ganz. Gut. Ja, gut, doof schade, gelaufen. Aber kann man natürlich hinterher jetzt immer doof drüber sprechen, klar. Aber ja, ich meine, da kann die WXW, das konnte die WXW jetzt so nicht ahnen. Nein, wirklich also. Nicht. Also da kann man vorher nichts vorwerfen. Das kann man ihnen das nicht vorwerfen. Natürlich nicht. Aber das Turnier hat halt wirklich hinterher keinen Stellenwert. Und ja, Finale komplett overbooked, wie du schon sagtest, super viel passiert. Aber nichts, was du im Turnier brauchst. Also für die Fehde zwischen den beiden ergibt das ja meinetwegen auch alles Sinn, um irgendwo zwischen Ahura und Blumen was offen zu halten, um zwischen Tihani und Blumen was offen zu halten und vielleicht auch immer von beiden jetzt, wo im World-Title-Business noch mitspielt, was offen zu halten. Das ist mittlerweile sowas von undurchsichtig geworden, finde ich. In was Eigenes, mach das nicht im Finale der König der Catcher in einem Turnier, was du ja etablieren willst, was du ja jährlich aufziehen willst. Das muss nicht sein. Das stellt das komplette Turnier in den Hintergrund und wie gesagt, es hat keinen Mehrwert gehabt. Sind Turniere nicht genau dafür da? Man füllt Zeit mit Matches, für die man keine Story braucht. Ja, natürlich. Kannst du in Turnieren, ne? Kannst du für sowas nutzen? Aber dann pack keine Story rein, die du schon seit einem Monat hast oder seit Monaten hast. Weil wie du halt sagst, du hast ja eigentlich mit Switch keine Stories, dann hast du aber im Finale genau die beiden, die schon seit Ewigkeiten miteinander fäden und an einem Punkt sind, wo du sie immer bringen kannst, auf jedem Punkt in der Karte ja eigentlich auch. Also die beiden hättest du ja vom Stellenwert auch um den World Title antreten lassen können, wenn den denn einer halten würde. Die standen ja auch beide gegen Mandas in Matches, so, ne? Also sind ja beides für absolute Main Eventer, die du hast. So. Und dann mach ein Turnier, was auch irgendwie eine Relevanz hat. Und das sind wir wieder beim Problem am Anfang. Dann machst halt um irgendeinen Title Shot oder um irgendwas, aber du bringst zwei ins Finale, die eine Riesenstory miteinander haben, nur damit am Ende einer einen Pokal in die Höhe halten kann, der nichts wert ist. So. Und ja, Overbooking ist jetzt natürlich die Frage, wo ziehe ich die Grenze? Ist Cody Rhodes gegen Roman Reigns 2, das war Overbooking, daran ist es jetzt natürlich nicht rangekommen. Da sind nicht 34.000 Leute reingekommen, so, aber es ist schon viel passiert. Ich weiß nicht, ob es Overbooking war. Keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht. Streng genommen. Ist halt, keine Ahnung, so eine gefühlte Sache, glaube ich, auch mit Overbooking. Aber es ist halt alles andere als clean gewesen. Es ist einer reingekommen. Es gab den Low Blow nach dem Ref-Bump, kann man es ja nennen, Ref-Kiss. wie auch immer. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, war das in dem Match oder war das irgendwo früher, wo einer raus ist, der andere wieder rein, kurz vorm Countout und dann den. Das war doch Ahura, der den Ref dann abgehalten hat vom Countout, ne? War das in dem Match oder was in einem anderen Turnier-Match? Ja, irgendeiner wollte nicht wieder Countout gewinnen. Ja, genau, ne? Und hat den Ref deshalb aufgehalten und ist dann nochmal raus oder irgendwie sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welchem der Match. Das war Anita Vaughn gegen Sapphire Reed. Da ist Anita, glaube ich, bei 9 oder so selber rausgeklärt. Ja, aber das war in einem von den König der Catcher. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, es war einfach so viele Turnier-Matches. Nee, ich meine, also ich habe es nur bei Anita gegen Sapphire. Ja, stimmt schon. Kann auch sein, dass ich sie als komplett vertue, aber ja. Es ist viel zu viel passiert, was nicht ins Turnier musste und was einfach nur in die Fehde gereicht hätte. Nichtsdestotrotz sind wir nächste Woche in Oberhausen und da können wir ja Bielefeld. Einfach nochmal was habe ich gesagt? Oberhausen. In Bielefeld, natürlich. Im Forum mit dem guten Michi, der auch noch im Chat ist. Da freuen wir uns sehr. Und zwar, ganz kurz, ich gehe von oben nach unten durch. World Tag Team Championship Gojira gegen The Grind. Titelverteidigung, oder? Würde ich von ausgehen, ja. Doch, doch. Shotgun Championship, Dennis Kaschulnik, neuer Champion gegen Yokai, wird natürlich direkt an Yokai verlieren, der noch nichts gerissen hat in dieser Liga. Der Heatmaster, natürlich, der holt sich jetzt das große Ding. Ja. Titelverteidigung, also. Ja, logisch. So. Con Kelly gegen Peter Tiani, brauchen wir nicht groß drüber reden. Ahura gegen Soltan, brauchen wir nicht groß drüber reden. Elia Blum gegen Bobby Ganz, das ist für mich ein offenes Match, weil theoretisch ist Ahura da und da könnte was. Gut, auch bei Ahura gegen Soltan könnte was passieren, dass Blum halt rauskommt. Natürlich zwei offene Matches. Von der Kartstellung her müssten Ahura und Blum, denke ich, gewinnen, aber dadurch, dass beide da sind, könnte halt auch irgendwas in Richtung Eingriff passieren. Ne? Also. Das ist jetzt die Frage, dadurch, dass halt Alani raus ist und der Fädenpartner für Ganz dadurch weg ist, ob du jetzt mit Bobby Ganz direkt eine alternative Story hast, ob du ihn irgendwo reinsteckst oder dass der hier wirklich als gut steht es doof da, ohne Fädengegner, die Story ist einfach weggefallen. Ein bisschen was haben. Ja. Aber ich meine, das Raucher, der wird schon seine. Ja, der wird seine Raucher bekommen. MV gegen Rob Drake, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man MV gewinnen lässt, einfach weil ich Rob Drake überhaupt nicht kenne und wenn Tassilo Jungen ja wirklich jetzt jemanden sieht, der jetzt aus der Academy nachrücken soll, quasi, wäre das ja eine Möglichkeit, ihm hier mal einen Sieg zu geben. Ich weiß nicht woher, aber Rob Drake sagt mir irgendwas. Der war wohl schon mal bei der WXW für ein Match im Jahr 2024 bei der. In Frankfurt hat er gegen Nick Schreier verloren, aber ihr kennt, woher kenne ich den? Ich habe keine Ahnung, woher. Keine Ahnung, aber ja. MV könnte es trotzdem gewinnen, oder? Gehe ich von aus, tatsächlich auch, ja. Dann haben wir noch Harras und Bellamy gegen die Hype Dogs. Finde ich recht offen. Ich glaube aber, dass die Hype Dogs gewinnen und Harras wieder nicht zu viel machen wird. Würde in die Story passen, denke ich auch, ja. Ich weiß noch nicht, ob er nach Bielefeld fährt, um überhaupt nichts zu machen, aber auch das fände ich sehr lustig, muss ich zugeben. Das Booking würde ich auch noch annehmen. Ja, doch. Soweit wäre ich auch vom Training her. Nichts machen und in der Ecke stehen, schaffe ich. Und Anweisungen geben. Auf Apron komme ich. Das kriege ich hin. Meistens. Nein, das würde in die Story passen, auf jeden Fall, dass die Hype Dogs hier gewinnen, dass Harras sich draußen hält, Bellamy machen lässt und der dann. Ja. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass bald auch Alex Duke zurückkommt und Bellamy vermöbelt und Harras dann endlich wieder einen guten Tiki-Partner hat? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich habe mir sagen lassen, Alex Duke ist zumindest auch wieder im Training. Ja, habe ich mir auch sagen lassen von dir. Und last but not least auf der Card Raker gegen Madison Marley und da die junge Dänin so lange schon angekündigt oder für so viele Matches oder Veranstaltungen angekündigt ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie hier den Sieg einfährt. Raker ja auch alles andere als ein etablierter Name bei WXW. Gut, Madison Marley auch, aber wie gesagt, die, mit der wirbt man für die nächsten Wochen und Monate. Ich glaube nicht, dass sie gegen Raker verlieren wird. Ja, ergibt Sinn. Also ich habe es vorher als 50-50 gesehen, weil beide keine große Rolle bisher gespielt haben. Madison Marley, wenn die für viele Shows angekündigt ist, dann kann es ja durchaus was bringen, wenn die einen Sieg mitnimmt. Raker dann vielleicht eins ihrer letzten Bookings erstmal, bevor sie nach Ungarn erstmal zurückgeht. Ja, weiß ich nicht, aber die ist zumindest jetzt nicht groß angekündigt. Okay, nee, dann wird es Sinn ergeben. Und Madison Marley halt schon. Ja, wird Sinn ergeben. Anniversary Tour, deswegen. Ja. Gut, ich glaube, aus dem Tippspiel können wir da nicht so viel ziehen, weil wir in etwa das gleiche getippt haben. Aber es wirkt so ein bisschen einfach wie so eine Füllershow, ne? Einfach so. Ja, ist es ja nichts auch. Nichts Großes, nichts Relevantes und. Ja. Es ist ja quasi eine etwas bessere Hausshow, sag ich mal. Wo vielleicht ein paar Sachen passieren werden. Ich denke, zwischen Blumen und Ahura wird wieder irgendwas sein. Und ja, das wird dann das höchste der Gefühle sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Dreiska und Mark Empire relativ deutlich dann gewinnen, um dann im Shotgun-Velog sich den Greedy Soul zu widmen, um da was aufzubauen. Bla, bla, bla. Ja, ist eine Bielefeld-Show. So wie es mich hier sagt. Trotzdem freue ich mich. Also, wir dürfen mich hier mal wiedersehen. Ja, ich freue mich auch drauf, mal wieder in Bielefeld zu sein. Mich jeweils das zweite Mal zu sehen. Doch, das wird... Na, guck mal. Nee, ich freue mich drauf, weil Bielefeld ja auch von der Crowd her immer eine super Sache ist. Also Bielefeld hat ja immer Bock auf Wrestling. Ja, Michi rastet halt immer komplett aus. Michi rastet komplett aus. Der rennt irgendwann nackt in den Ring. Das ist der Wahnsinn. Also das habt ihr noch nicht gesehen. Aber wenn ihr es mal sehen wollt, schaltet ein. Ihr könnt es über Triller TV wahrscheinlich gucken, aber auf jeden Fall über WXW Now. Also ich weiß gar nicht, warum es noch so heißt. Es ist eigentlich das Abonnement des YouTube-Kanals der WXW. Aber sie nennt es noch WXW Now, also mache ich das an dieser Stelle auch. Ja. Bei aller Kritik, ich hatte trotzdem eine ganz tolle Zeit an dem Wochenende, was natürlich auch an den Nasen vom Team liegt. Und am Woo-Girl, was auch in unserer Nähe saß. Also auch da gehen die Grüße raus. Viel Alkohol hat dieser Dame auf jeden Fall gut getan und Lisas Gehörgang auch. So, an dieser Stelle soll es das fast schon gewesen sein. Gerne könnt ihr ganz mit kurz, uns... Wollen wir noch vorher kurz die 2-3 Matches für Frankfurt, weil die sind vielleicht noch ein bisschen spannender. Aber machen wir nicht nach Bielefeld den Podcast? Machen wir? Ja, dann machen wir das. Auch okay. Wir machen nach Bielefeld auch einen Podcast. Wir machen nach Bielefeld einen Podcast. Guck mal, dann habe ich nichts gesagt. Mit mich hier zusammen. Ja. Dortmund 18.10. Ja. Da sind wir in Bielefeld. Da bin ich in Bielefeld. Also ich habe schon Tickets. Wird ein bisschen knapp. Daher. Aber in Lüttich habe ich mir tatsächlich auch mal vorgenommen. Also, ja, können wir gerne auch mal gucken, ob wir da mal vor. Ist ja nicht so weit. Also Dortmund ist ja wirklich für beide von uns um die Ecke. Ja. Auch relativ. Ich glaube, ich fahre 30 Minuten oder so. Können wir gerne mal machen. Aber ja, wie gesagt, dann nächste Woche sind wir in Bielefeld. Das reicht dann auch erstmal. So, lasst uns gerne Kommentare da auf YouTube, auf der Startseite und oder im Forum, wo ihr euch auch anmelden könnt. Einfach mal boardwrestling-infos.de angeben. Für hochqualifizierte Diskussionen. Ne, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ja, wer es noch nicht kennt, kann sich da mal umschauen. Genau. Ja, auch gerne zu Marius Salani und oder den Shows am Wochenende oder auch über die WXW generell oder auch andere Ligen, von denen wir aber gar keine Ahnung haben und nicht drauf eingehen werden. So, das soll es jetzt auf jeden Fall gewesen sein. Ich glaube, knapp 3 Stunden reichen dann vielleicht auch. Meine Stimme versagt nämlich jetzt nach 5 Stunden Stream insgesamt so langsam dann wirklich. Ich muss ganz dringend auf Toilette und überlasse deswegen die letzten Worte Julian. Bedanke mich noch kurz bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauern fürs Zuschauen, Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ja, ich würde das Fazit mitgehen. Das Wochenende hat trotz aller Kritik sehr viel Spaß gemacht, auch durchs Team und generell die Stimmung in der Halle ist immer noch was anderes, als wenn man vor dem Bildschirm sitzt und da die Shows guckt. Ich sende liebe Grüße raus an unseren Niklas, der vor Ort war. Ich sende außerdem Grüße raus an Agnes aus der Academy, die auch den Podcast hört. Der hat mich nicht erkannt am Wochenende mit Brille. Das fand ich super. Er hat sich die Brille abgenommen hat. Ach du bist toll. Von Brandon an mich. Ich grüße noch Brandon. Ja, der ist auch cool und Björn auch. Willst du wahrscheinlich nie hören. Cool. Der sitzt immer noch auf dem Stuhl. Ja. Festgeklebt. Ja. Nee, hat super viel Spaß gemacht. Genau. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Westside. Ah!